Doch galt das nicht auch für Tunesien? Würde ich diesen Mann mit meinem Geld nicht lähmen, ihm die Möglichkeit rauben, sich selbst aus seinem Elend zu befreien und mit breiter Brust aus eigener Kraft sich eine Zukunft zu schaffen? Es genügte jedoch ein Blick auf die bebenden Schultern dieses Mannes, um zu begreifen, dass in diesem Fall Hilfe geboten war. Prodanovic hin oder her, auch auf die Gefahr hin, meine Gastgeberin zu düpieren. Es kostete mich so wenig, und ich war in der Lage, hier wirklich einen Unterschied zu machen. Ich hatte einen Entschluss gefasst. Selbstverständlich hatte ich keine 15.000 Franken im Portemonnaie und schon gar keine 26.000 tunesische Dinar. Sollte ich ihn bitten, mir seine Kontonummer aufzuschreiben, damit ich ihm den Betrag überweisen konnte? Aber hatte dieser Mann überhaupt ein Bankkonto? Oder sollte ich einfach mit ihm zum nächsten Kamelmarkt fahren und ihm 13 neue Kamele kaufen? Aber würde ich auf einem tunesischen Kamelmarkt mit Kreditkarte bezahlen können? Preisings Ringen wurde von Saida unterbrochen, die sich neben ihn setzte, sich in knappen Worten für die Unterbrechung entschuldigte und den Befehl zur Weiterfahrt erteilte. In getrübter Stimmung ließ er sich von dem gestrandeten Reisebus, den toten Kamelen und ihrem unglücklichen Besitzer, dessen Schicksal ihn noch sehr bewegte, fortchauffieren. Bald aber tauchten die ausgedehnten Dattelplantagen der Oase Chub vor ihm auf. Der Wüstenwind ließ die dunkelgrünen Wipfel erzittern, und aus der Ferne sah es aus, als kräuselten sich die Wellen auf der Oberfläche eines kühlen Sees. Am nächsten Morgen stand ich zeitig auf, wie immer, du kennst ja meine Gewohnheiten, setzte Preising seine Erzählung fort. Und wenn ich ein Frühstücksbuffet befürchte, dann stehe ich noch etwas früher auf. Die Kühle der Wüstennacht hing noch in der Morgenluft. Ich fand Sanford ganz alleine an einem Tisch sitzend, mit Tee und pochierten Eiern ausgestattet. »Das wird kein gutes Ende nehmen«, prophezeite er über den Rand einer englischen Zeitung vom Vortag hinweg. »Diese Kinder, sie werden uns alle in den Abgrund reißen, und Jenny wird sich das Benzin für ihren Porsche nicht mehr leisten können.« Sanford tropfte eigelb auf den Tumult im idyllischen Ilfracombe und schüttelte besorgt den Kopf. Er sei, sagte er, fest entschlossen, heute die letzten Überreste der Vielkammerbauten der Berberstämme zu besuchen. Ob ich ihn begleiten wolle? Preising zögerte und entzog sich mit interessierter Nachfrage nach dem Charakter dieser geheimnisvollen Plätze einer sofortigen Zusage. Ins Erdreich gegrabene Wohnschächte, nur durch lange Tunnel zugänglich, Jahrhunderte alt und kaum erforscht, alles am Einstürzen, sozusagen letzte Gelegenheit, in einigen Jahren vom Erdboden verschluckt, schwärmte Sanford. Preisings Begeisterung sank. Das klang ihm zu sehr nach Unberechenbarkeit, nach Abenteuer, und er, der meinte, einen Blick für so etwas zu haben, glaubte, hinter Sanfords kultivierter Akademikerfassade verberge sich Waghalsigkeit und eine Tendenz zu spontanen, nicht reiflich überlegten Entscheidungen. Das machte ihm Sorgen. »Kommen Sie«, versuchte Sanford, ihn zu überzeugen, »das wird ein Abenteuer.« »Ja, eben drum«, dachte sich Preising. Andererseits, was wusste er schon, was sich ein englischer Soziologieprofessor unter einem Abenteuer vorstellte? Vielleicht war das genau die Sorte Abenteuer, die auch für ihn, Preising, die richtige war. Mehr in Richtung intellektuelles Abenteuer, das mutige Durchschreiten von hermeneutischem Neuland. Aber wozu dann die vielen Taschen an Sanfords Hose? Sowas brauchte kein Mensch, wenn er nur vorhatte, seinen Geist aus dem Geländewagen heraus ins Fremde zu schicken. Seine Abwägungen wurden von der gut gelaunten Saida unterbrochen, die sich am Buffet eine Tasse Kaffee holte und Sanford nach seinem Befinden an diesem wichtigen Tag fragte. An diesem Abend sollte Mark und Kellys großes Hochzeitsfest stattfinden. Sanford gab sich unbeeindruckt, unterrichtete stattdessen Saider davon, dass er sich in Begleitung von Preising auf die Suche nach den letzten Mehrkammerbauten machen würde. Saider setzte eine sorgenvolle Miene auf. Sie werde Ihnen Rashid als Begleitung mitgeben. Sanford lehnte ab. Saider insistierte. Er reagierte trotzig. Er sei die letzten 3 Tage alleine durch die Gegend gefahren. Außerdem habe er gutes Kartenmaterial und das Auto sei überflüssigerweise auch noch mit einem GPS ausgerüstet. Saider blieb dabei. Sanford fühlte sich bevormundet. Preising schaltete sich schlichtend ein, es sei doch eventuell von Vorteil, einen Landeskundigen zur Seite zu haben. »Ja«, antwortet Sanford, »das wäre es sehr wohl, aber Rashid sei der Bademeister des Resorts, ein netter junger Mann, aber in einem Vorort von Sfax aufgewachsen und extrem mitteilungsbedürftig.« Saida blieb dabei. Rashid werde sie begleiten, andernfalls würde sie ihnen den Pick-up des Hotels nicht überlassen. Sanford begehrte auf, er sei durchaus in der Lage, auf sich selbst aufzupassen. Saida schnitt ihm das Wort ab. »I do not care what you do, Professor, but Mr. Preising is in my responsibility. Take Rashid with you or join your family at the pool.« Sanford verschlug es für einen Moment die Sprache. Zeit genug für Saida, Preising einen schönen Tag zu wünschen und zu gehen. Sanford warf seine Zeitung auf den Tisch und verstieg sich aus lauter Ärger zur chauvinistischen These, die traditionelle Rolle der Frau in der muslimischen Gesellschaft müsse vielleicht aus westlicher Perspektive doch neu überdacht werden. Preising war ganz beeindruckt. Dieses Durchsetzungsvermögen, diese Schärfe. Und sie fühlte sich für ihn verantwortlich. Irgendwie gefiel ihm das. Er würde sich mit dem Engländer und dem Bademeister aus Sfax auf diese abenteuerliche Exkursion aufmachen, wohl wissend, dass Saida den ganzen Tag, während sie mit den Vorbereitungen für das Hochzeitsbankett beschäftigt sein würde, in einer kleinen Ecke ihrer Aufmerksamkeit sich ein wenig um ihn sorgen würde. Er war schon voller Vorfreude, wenn er sich ihre sorgfältig hinter ihrer Strenge verborgene Erleichterung ausmalte, wenn sie ihn staubbedeckt in der Dämmerung wieder auftauchen sehen würde. Als Preising, angetan mit sandfarbener Hose, er hatte zur Sicherheit jene mit den meisten Taschen gewählt, obschon ein unansehnlicher Rosenwasserfleck beide Knie zierte und dem schmalkrempigen Hütchen eines Fliegenfischers am Toyota-Pickup ankam, war Rashid, ein schmalhüftiger Mann mit breiten Schultern, gerade dabei, eine Kühlbox auf der Ladefläche zu verstauen. Er war bester Laune, schien sich auf den Ausflug zu freuen. Sanford ließ sich missmutig die Schlüssel aushändigen und wies fragend auf die Kühlbox. Proviant gab Rashid zur Auskunft und öffnete den Plastikdeckel, als präsentiere er einen Wurf junger Welpen. Die Kiste war randvoll mit gefüllten Fladenbroten, Styroporverpackungen mit Salaten, Süßspeisen und flaschenweise Wasser. Es hätte für eine größere Expedition gereicht. Sanford, der sich selbst ein geschmiertes Brötchen vom Frühstücksbuffet und 2 Flaschen Wasser in seinen Rucksack gesteckt hatte, schnaubte verächtlich und setzte sich hinters Steuer. Preising zwängte sich mit Rashid auf den schmalen Doppelsitz auf der Beifahrerseite. Doch gerade als Sanford losfahren wollte, fuhr er in seiner Erzählung fort. Bat Rashid einen Moment zu warten, er habe seine Sonnenbrille vergessen. Sanford ließ den Motor laufen und blickte grimmig aus dem Fenster, während Rashid nach seiner Brille lief. Plötzlich blitzte es schelmisch in seinen Augen. »Schließen Sie die Tür«, forderte er mich auf. Kaum war ich seiner Aufforderung nachgekommen, gab er, zu meiner Überraschung, Gas und preschte durch den Lieferanteneingang auf die schnurgerade Sandpiste. »Aber Rashid«, warf ich an und blickte über meine Schulter durch das schmale Fenster der Kabine auf den verdatterten Rashid, der bald hinter einer aufsteigenden Staubwolke verschwand. Sanford gebärdete sich wie ein Teenager, schrie, johlte und hieb mit der Faust triumphierend an die Wagendecke. Ich muss gestehen, ich ließ mich anstecken und freute mich lauthals mit ihm über unser kleines Schelmenstückchen, warf jedoch mit schlechtem Gewissen noch einen Blick zurück und erschrak nicht schlecht, als mit breiter Brust voran, die bis zu den Fingerspitzen gestreckten Arme wie Messer den Staub durchschneidet, ein sprintender Raschid hinter uns auftauchte und offensichtlich schnell an Boden gewann. »Gas geben! Gas geben!« schrie ich. »Er holt auf!« Sandford stieß einen Fluch aus, der mich an meinen Bekannten, den Völkerkundler mit der scharfen Zunge, erinnerte, warf einen Blick in den Rückspiegel, schaltete hoch und ließ den Motor aufheulen. Es schien, als nehme er die Sache nun persönlich. Doch denselben Eindruck machte Raschid, der sich mit unvermindertem Tempo und pumpender Brust durch die Staubwolke schob. Endlich schienen wir ihn abzuhängen, jedenfalls verschwand er nun ganz in dem hochgewirbelten Staub. Sandford lachte noch eine Weile hysterisch, um dann unvermittelt abzubrechen und dreimal hintereinander zu verkünden, er könne schon selbst auf sich aufpassen und brauche keinen Führer. Mir war nicht ganz wohl bei der Sache. Vielleicht wäre ein Führer doch ganz gut gewesen, und es war nicht die feine Art, Raschid einfach stehen zu lassen. Zudem, ich muss es zugeben, fürchtete ich mich ein wenig vor Siders Reaktion. Sie würde über unsere Eigenmächtigkeit gar nicht erfreut sein. Allerdings war es nun im Wagen auch wesentlich komfortabler. Du weißt, wie ungern ich beengt sitze. Raschid rannte, verborgen hinter der gigantischen Staubwolke, die Sandford durch seinen erregten Fahrstil verursachte, unbemerkt von den beiden ganze 3 Kilometer hinter dem Wagen her. Raschid, da hatte Sandford recht, war zwar der Bademeister des Resorts, aber Raschid war ein Bademeister mit Geschichte. Einer Geschichte, die mit einem Unfall auf einer Autobahnauffahrt an der Peripherie von Toulouse begonnen hatte, den der 8-jährige Raschid als einziger seiner Familie überlebt hatte und in dessen Folge er nach Tunesien zurückgeschickt worden war, wo sich seine Großeltern, die in Sfax lebten, um ihn kümmerten. Sein Großvater, ein kleiner Mann, dessen salzgegerbte Haut wie angekohltes Krepppapier an ihm hing, war der letzte der berühmten schwimmenden Hafenlotsen von Sfax. Zu jener Zeit, als der kleine Raschid in sein Haus kam, aber längst außer Dienst. Abgelöst von jungen Männern mit staatlichen Lotsendiplomen und stählernen Lotsenschiffen, mit denen sie den Frachtschiffen entgegenfuhren, statt zu schwimmen, wie es Raschids Großvater ein Leben lang getan hatte, bei jedem Wetter, auch wenn die Wellenkämme mannshoch über ihm aufragten, immer der Boje mit der großen Glocke entgegen, die meilenweit draußen im Mittelmeer dümpelte und an der er sich festklammerte, um manchmal stundenlang auf den angekündigten Frachter zu warten. Wenn sich die gewaltige Masse Stahl dann endlich in der Dunkelheit vor ihm erhob, ließ er sich an der Bordwand entlangtreiben, tastete nach der Strickleiter, kletterte diese behende hoch und stellte sich nass und tropfend neben den Steuermann, um mit sicherer Hand den Weg durch die tückischen Untiefen in den Hafen von Sfax zu weisen. Jener Mann also, Raschids Großvater, hatte das Pech, eine böse Frau geheiratet zu haben, und so machte es ihm nichts aus, stundenlang wie ein Korken im Wasser an der gelben Boje zu treiben, sich mit wechselnden Händen an einem grostigen Haltegriff festzuklammern und gerade so schnell wie unbedingt nötig Wasser zu treten. Er schwamm gerne hinaus aufs offene Meer, weg von dem kleinen Häuschen auf der Klippe, auch wenn er draußen an der Boje viel Zeit hatte, darüber nachzudenken, warum seine Frau böse war. Manchmal dachte er, dass sie vermutlich nur traurig war, und wenn der Frachter besonders lange auf sich warten ließ oder die Wellen besonders hoch waren und die Glocke besonders laut schlug, dachte er, dass er es war, der sie traurig machte. Gelegentlich nahm er sich vor, sie, wenn er wieder zu Hause war, zu fragen, was sie denn so traurig mache. Immer wenn er diesen Entschluss gefasst hatte, musste er sich sehr zusammenreißen, nicht sofort zurückzuschwimmen und zu fragen. Er schwamm nie zurück. Und er fragte nie. Zu sehr fürchtete er ihre Antwort. Als sein einziger Sohn auf einer Schnellstraße in Frankreich starb und ihm seinen Enkel hinterließ, musste er eigentlich schon lange nicht mehr hinausschwimmen. Aber mit seiner Frau war es nicht netter geworden und eine andere Arbeit fand er nicht. Also verbrachte er seine Tage auf der Hafenmole in der Gesellschaft anderer älterer arbeitsloser Männer. Und wenn er das Gefühl hatte, dass ihm das kleine weiße Haus immer näher rückte, bis er meinte, es in seinem Nacken zu spüren, sprang er ins Wasser und schwamm hinaus zur gelben Boje. Für Raschid war es bei seiner Großmutter auch nicht lustig. Und so kam es, dass er bald seine Tage bei den alten Männern auf der Hafenmole verbrachte und versuchte, den kleinen Kopf seines Großvaters mit den grauen Haaren zwischen den Wellenkämmen auszumachen. Raschid lernte schnell schwimmen. Sein Großvater brachte es ihm bei. Und bald begleitete er ihn immer weiter hinaus und schwamm dann alleine zurück. Als die Frau des alten Hafenlotsen starb, gab der Großvater das Schwimmen nicht etwa auf, denn er hatte oft das Bedürfnis, darüber nachzudenken, worüber seine Frau so traurig gewesen war, und sich selbst einen feigen alten Schwachkopf zu schimpfen, weil er sich nie getraut hatte, zu fragen. Als Raschid 10 Jahre alt war, schwammen sie zum ersten Mal zusammen zur Boje. Eine Weile dümpelten sie im warmen Wasser und hielten sich dabei an den rostigen Griffen fest. Auf dem Rückweg verließ Raschid bald die Kraft. Er klammerte sich um den faltigen Hals seines Großvaters, der den ganzen Weg mit ihm zurückschwamm. An jenem Tag kamen sie erst lange nach Einbruch der Dunkelheit an Land. So etwas sollte Raschid nie wieder passieren. 2 Tage später schwammen sie wieder hinaus, und Raschid schaffte den ganzen Rückweg alleine. Von diesem Tag an schwammen sie jeden Tag zur Boje, manchmal 2-mal. Bald schon schwamm Raschid schneller als sein Großvater. Eines Tages wurde ein Mann vom tunesischen Sportverband auf ihn aufmerksam. Raschid bekam einen Trainer, zog unter dessen Anleitung viele Stunden unermüdlich Bahnen im großen Becken des Sportvereins und schwamm dennoch fast täglich mit seinem Großvater zur Boje hinaus. Mit 16 wurde er ins nationale tunesische Kader berufen, schwamm bei 2 Olympiaden und großen internationalen Wettkämpfen mit, nie aber schaffte er es bei den prestigeträchtigen Wettbewerben im Becken auf die vorderen Plätze. Sein Metier blieb das Meer, die lange Distanz, 25 Kilometer und mehr. Hier brachte er es zu lokalem Ruhm, wurde tunesischer Meister, afrikanischer Meister und schaffte es sogar auf das Podest einer Weltmeisterschaft. Sein Großvater begleitete ihn zu fast allen Wettkämpfen. Zusammen bereisten sie die Schwimmhallen der Welt. Schwäbisch Hall, Fukuoka, Rom, Santa Fe, Helsinki. Der alte Lotse mit der gegerbten Haut starb am Beckenrand der städtischen Schwimmhalle in Samara, 3000 Kilometer vom offenen Meer entfernt. Raschid kehrte nach Sfax zurück, verkaufte das kleine weiße Haus. Nie mehr wollte er das Meer sehen. Er heuerte als Dattelpflücker in der Oase Chub an. Als Slim Malouche das Kommando über die Oase übernahm, blieb Raschid und ließ sich als Gärtner im Thousand and One Night anstellen. Doch weil er der einzige der Angestellten war, der schwimmen konnte, verpasste man ihm bald eine weiße Badehose und kommandierte ihn an den Beckenrand ab. Raschid tat es nur widerwillig. Aber er hatte sich an die Wüste gewöhnt und wollte nicht mehr weg. Bald schon begriff er, dass der Pool des Thousand and One Night nicht das Meer war, und als nach 3 Jahren immer noch keiner der Gäste zu ertrinken gedroht hatte und jeder Notfall ausblieb, der ihn gezwungen hätte, ins Wasser zu gehen, er sich also damit begnügen konnte, morgens die ertrunkenen Eidechsen mit einem langen Kescher aus dem Wasser zu fischen, akzeptierte er seine neue Rolle als Bademeister. Trotzdem hatte er sich gefreut, als ihm Saida den Auftrag erteilte, die beiden Touristen in die Wüste zu begleiten. Im ersten Moment war es ein Reflex, dem Toyota hinterherzurennen. Als er aber sah, wie der Engländer triumphierend die Faust zum Himmel reckte, nahm er es als Wettkampf. 3 Kilometer rannte er der Staubwolke hinterher. Manchmal holte er auf, Dann widerfuhren sie ihm etwas davon, aber nie gelang es ihnen, ihn abzuhängen. Er spürte es. Er konnte ewig laufen. Seine gewaltigen Lungen sogen die heiße Wüstenluft ein. Er hatte so viel Kraft, so viel Ausdauer. Er dachte an seinen Großvater, den alten Lotsen, wie sie sich an dem rostigen Griff festgeklammert hatten und den großen Schiffen zusahen, die in der Ferne vorbeizogen, und wie über ihnen die Glocke hämmerte im Takt des Wellengangs so laut, dass sie einander anschwiegen. Er konnte ewig rennen. Ihn würden sie nicht abhängen. Aber dann musste er an seine traurige Großmutter denken, und eine große Melancholie bemächtigte sich seiner, so dass er stehen blieb. »Hurensöhne, Verfickte!« schrie er den beiden Touristen hinterher und trabte zurück ins Hotel. »Obwohl«, so fuhr Preysing in seiner Erzählung fort, »wir bald wieder eine befestigte Straße erreichten, war die Reise doch recht unkomfortabel. Allerdings gab sich Sanford alle Mühe, ein angenehmer und unterhaltsamer Reisegefährte zu sein und versorgte mich mit allerlei Informationen über die Geschichte der Berber. Ich war nicht unglücklich, als nach 2 Stunden Fahrt an einem Berghang ein kleines Dorf auftauchte und mein Begleiter vorschlug, dort ein Glas Tee zu trinken. Tatsächlich gab es inmitten der staubigen Hütten so etwas wie einen Dorfplatz mit einer kleinen Kneipe, deren Blechtischchen und Hocker im Schatten der gegenüberliegenden Gendarmerie lagen. Während Sanford über die Feinheiten der berberischen Dorfstrukturen und die Rolle der Frau referierte und auch Preysing das Seine dazu beitrug, denn auch er hatte einiges gelesen über fremde Völker, Sanford vom süßen Kräutertee milde gestimmt, ließ es ohne größere Einwände gelten, wenn Preysing die Erbfolgetradition der guatemaltekischen Bergsippen mit den blutigen Initiationsriten der westafrikanischen Stämme oder waren es doch die Ureinwohner Surinams verglich und ihm dies nur ganz fadenscheinig mit den Berbern in Bezug zu setzen gelang. Öffnete sich in der Fassade der Gendarmerie direkt über den Resten der heruntergeschlagenen Insignien der Republik ein Fenster und ein kahlköpfiger Beamter mit dichtem Schnurrbart und goldener Fourragère, ein Telefon am Ohr, erschien. Preysing sah hoch, ihre Blicke trafen sich. Stets überzeugt, es lohne sich, mit den lokalen Autoritäten auf gutem Fuß zu stehen, winkte er leutselig hinauf. Der Beamte hob zur Antwort militärisch 2 Finger ans kahle Haupt, beendete sein Telefonat, nestelte eine Packung Bussetta aus der Brusttasche und machte es sich rauchend am Fenster bequem, indem er seinen Bauch auf der Fensterbank ruhen ließ. Sanford bemühte sich, Preysings Aufmerksamkeit wiederzuerlangen und tischte die Geschichte vom traditionellen berberischen Hochzeitsmahl auf, welches im Wesentlichen aus einem gebratenen Kamel mit Couscous bestand. Das am Stück gebratene Kamel allerdings, so dozierte er, sei aufs raffinierteste in der Art einer russischen Matroschka-Puppe gefüllt mit einem ganzen Hammel, welcher mit einer Ziege, die wiederum mit einer Trappe und jene mit einem Dutzend mit Berberitzen und Datteln gefüllten Wachteln gefüllt sei. Preysing misstraute der Geschichte. Er hatte das Gefühl, er habe sie oder Varianten davon schon anderswo gehört und eher in humoristischen Zusammenhängen. Noch ehe die beiden ihren Tee ausgetrunken hatten, ja, noch ehe der Schnurrbärtige seine Zigarette zu Ende geraucht hatte, kam vor der Gendarmerie ein schwarzer Geländewagen zum Stehen. Ein junger Mann im dunklen Anzug entstieg auf der Beifahrerseite und verschwand in der Gendarmerie. Preysing blickte zum Fenster hoch, doch der Raucher war verschwunden. Dafür erschien bald wieder der Mann im dunklen Anzug, setzte sich zu seinem Kollegen in den Wagen und stierte durch dunkle Brillengläser nach vorn. Der Motor lief weiter. Sanford zahlte und sie verließen das Dorf auf einer schmalen Schotterstraße, die sie ins Gebirge führte. »Es schien mir bald«, so fuhr Preysing fort, »als folge uns ein Wagen. Ich muss zugeben, alleine der Gedanke daran ließ mir Schweißperlen auf die Stirn treten. Ich hatte genug von entführten Touristen gehört. Seine Augen weiteten sich selbst beim Erzählen noch vor Schreck, und er griff kurz zur Illustration seiner Beklemmung, die ihn dazumal zweifellos erfasst hatte, mein Handgelenk. Ich blickte zu Sanford, sah, wie er immer wieder einen Blick in den Rückspiegel warf. Offenbar hatte er den Wagen auch bemerkt. »Man verfolgt uns«, verkündete Preising. »Ja«, antwortete Sanford, »diesen Eindruck habe er auch.« Sehen Sie«, stammelte Preising, »hätten wir nur auf Saida gehört, dann wäre jetzt Rashid bei uns. Mein Gott, wir hätten ihm niemals davonfahren dürfen. Wäre doch nur Rashid bei uns.« »Und was bitte versprechen Sie sich von der Anwesenheit eines Bademeisters?« fragte Sanford. »Das wisse er nicht, aber die Anwesenheit eines Einheimischen sei sicher von Vorteil, wenn man entführt werde«, antwortete er. »Entführt? Wer denn hier von Entführung spreche? Von wem denn?« wollte Sanford wissen. »Al-Qaida vermutlich oder tunesische Unabhängigkeitskämpfer«, war sich Preising sicher. »Tunesien sei seit 1956 unabhängig«, entgegnete Sanford ruhig. »Machen Sie sich nicht ins Hemd, mein Freund. Das sind die beiden Anzugträger mit dem Geländewagen. Die wollen uns bestimmt nicht entführen.« »Wer sind diese Leute?« »Was weiß ich. Vermutlich TSWBS.« »TSWBS?« Das klang in Preisings Ohren gar nicht gut. »Was ist das?« wollte er wissen. »Tunisian State Wankers in Black Suits«, gackerte Sanford. Preising, hätte er nicht derart Angst gehabt, wäre wohl ernsthaft entrüstet gewesen, hatte er doch in seiner Vorstellung mit der englischen Akademikerklasse immer einen zwar furztrockenen und nachtschwarzen, aber eben besonders distinguierten Humor verbunden. »Kommen Sie, Old Chap«, Sanford boxte ihn auf den Oberschenkel, »relax, die sind von der Staatssicherheit, Inlandsgeheimdienst, SFNP oder wie immer dieser Verein hierzulande heißt.« »SFNP?« fragte Preising zweifelnd. »Sadistic Fingernail Pullers!« Sanford wieherte und hieb auf das Lenkrad. »Was wollen die von uns?« keuchte Preising. »Hat das etwas mit diesen Vielkammerbauten zu tun? Ist das verboten, diese Dinger zu besichtigen?« »Die sind wegen Ihnen hier«, grinste Sanford. »Ich vermute mal, der Bademeister hat unseren kleinen Streich gepetzt. Und jetzt hat uns Ihre Freundin die Staatssicherheit auf den Hals gehetzt, damit Sie nicht verloren gehen. Dieser Frau scheint ja wirklich etwas an Ihnen gelegen zu sein. Und gute Beziehungen scheint sie auch zu haben.« Beide starrten in den Rückspiegel. In gleichbleibendem Abstand folgte ihnen der Geländewagen. »Wollen wir sie abhängen?« fragte der abenteuerlustige Engländer. Ich sah mich gezwungen, ihn an seine Verantwortung als Vater zu erinnern, der es doch unmöglich darauf anlegen wollte, nur Stunden vor der Hochzeit seines Sohnes, notabene seines einzigen Kindes, in einem Pritschenwagen am Boden einer tunesischen Schlucht zerschmettert zu werden. Einen Hinweis, den ich lieber hätte bleiben lassen, denn nun schien Sanford tatsächlich in Erwägung zu ziehen, das Fahrzeug über die steile Böschung hinabzustürzen, sei es, um der abendlich dräuenden Zeremonie zu entkommen oder weil ich ihn unvorsichtigerweise an den Verlust seiner Tochter Laura gemahnt und damit unvermittelt eine Todessehnsucht in ihm geweckt hatte. »Der Verlust eines Kindes«, sagte Preising, »kann, so habe ich vor kurzem gelesen, ich weiß allerdings nicht mehr wo, die Betroffenen noch nach Jahren in Momenten des Aufblühens ihrer Trauer zu erstaunlichen Kurzschlussreaktionen verleiten.« Demonstrativ faltete ich die Hände im Schoß und stellte das leise Scharren meiner Füße im Kies ein, um ihm zu signalisieren, dass ich von einer solchen Gefühlsaufwallung weit entfernt sei, in der Hoffnung, er würde es dabei bewenden lassen und in seiner Erzählung fortfahren. »Jedenfalls«, so nahm er nach einem letzten sorgenvollen Seitenblick seine Geschichte wieder auf, »trat Sanford das Gaspedal erbarmungslos durch, so dass die Hinterräder bei jeder Kurve auf dem Schotter ins Rutschen gerieten und wir mehrmals nur haarscharf einem Absturz entgingen.« Preysing konnte erst wieder aufatmen, als die Bergstraße eine schmale Hochebene erreichte und sich beinahe schnurgerade vor ihnen entrollte. Sanford, der Möglichkeit des nahen Todes entronnen, schien die Freude an der Verfolgungsjagd verloren zu haben und fuhr nun gemächlich links und rechts nach den unterirdischen Vielkammerbauten Ausschau haltend durch die zwar karge, aber reizvolle Landschaft. Der dunkle Geländewagen folgte ihnen in gleichbleibendem Abstand, und als Sanford am Straßenrand hielt, lenkten auch ihre Aufpasser aufs Bankett. Der englische Soziologe schulterte sein Rucksäckchen und bestand darauf, den Weg zu Fuß fortzusetzen. Preysing, dem niemand gesagt hatte, dass ein Rucksack vonnöten war, steckte sich zwei kühle Wasserflaschen in die Taschen seiner Trekkinghose und zwei gefüllte Fladenbrote unters Hemd, welche bald fettige graue Flecken hinterließen, die aufs Reizvollste mit den Rosenwasserflecken auf seiner Hose kontrastierten. Es fiel ihm schwer, dem zügig voranschreitenden Engländer zu folgen, zumal ihm die Wasserflaschen um die Beine schlenkerten und an den Hosen zogen und ihm die im Gehen hastig aufgetragene Sonnenmilch in den Augen brannte. Es schien ihm aber nicht ratsam, seinen englischen Gefährten um einen langsameren Gang zu bitten, da dieser ohnehin durch die Anwesenheit der Anzugträger, die sie schließlich Preysing zu verdanken hatten, recht verärgert war und regelrecht in Wut geriet, als er sich zu dem stolpernden Preysing umdrehte und hinter diesem ihre Aufpasser sah, die sich nicht etwa die Mühe machten, ihnen zu Fuß zu folgen, sondern ihren schweren Geländewagen von der Straße gefahren hatten und ihn nun, den Felsen ausweichend und die dornigen Büsche überrollend, gemächlich schaukelnd wie einen großen grasenden Büffel hinter ihnen herlenkten. Preysing konnte wieder etwas Boden gut machen, als er im am Rande der Hochebene wieder sanft ansteigenden Gelände fünf kraterförmige Erhebungen ausmachte, die Sanford sofort als die einzig sichtbaren Teile eines Vielkammerbaus identifizierte. Der hagere Soziologe beschleunigte seine Schritte, dass die Trekking-Sandalen nur so schnalzten, und Preysing hastete ihm hinterher. Letztlich, so sagte Preysing, war es doch eine Enttäuschung. Ich meine die ganze Aufregung, der zurückgelassene Bademeister, die vermeintliche Entführung, die rasende Fahrt am Abgrund, der entbehrungsreiche Fußmarsch. Versteh mich nicht falsch. Du weißt, wie sehr ich mich für fremde Kulturen begeistern kann, aber diese Vielkammerbauten waren in Relation zu den Entbehrungen und der ganzen Aufregung eine Enttäuschung. Das mag auch daran gelegen haben, dass wir die Anlage nur von außen, das bedeutet von oben, besichtigen konnten, da alle Zugänge zu den unterirdischen Kammern und den zentralen im Erdreich angelegten Höfen entweder verschüttet oder aber mit rohen Brettertüren und Vorhängeschlössern zugesperrt waren und Schilder in Arabisch und Französisch eindringlichst vor dem Betreten und der damit verbundenen Gefahr des Verschüttetwerdens warnten. Ich bin mir aber sicher, dass es nicht jene Schilder waren, sondern vielmehr die Anwesenheit der Herren vom Staatsschutz, die uns aus ihrem Wagen heraus mit dem Fernglas beobachteten, die Sanford daran hinderte, die rostigen Schlösser mit einem Stein aufzusprengen und die einsturzgefährdeten Gänge und Kammern zu erkunden. Sanford teilte allerdings Preysings Enttäuschung nicht. Er war euphorisch. Spähte durch die Bretterritzen in die dunklen Zugänge, eilte von Loch zu Loch und forderte den erschöpften Preysing auf, den rings um die Höfe aufgeschütteten Aushub auf allen Vieren hinaufzuklettern und flach auf dem Bauch liegend in die lehmigen Erdlöcher zu starren, von denen dunkle Nischen und Kammern abgingen, während er pausenlos das Leben der Berbersippen schilderte, die vor langer Zeit in jenen irdenen Vielkammerbauten gelebt hatten. Hier die einzelnen Kochnischen, für jede Frau der Sippe eine eigene, da die Kammer für die Männer, hier jene fürs Vieh.

Eine Sequenz, die er sich die Mühe gemacht hatte, auswendig zu lernen, weil er im Laufe seines Lebens die Erfahrung gemacht hatte, dass Schmelzbrötchen und, vielleicht etwas allgemeiner, mit Nahrungsmitteln verknüpfte Kindheitserinnerungen in so mancher gesellschaftlichen Situation als beliebtes Gesprächsthema aufkamen. Derart angetan, trat er also aus dem Zelt und ging mit gestrafften Schultern durch den Palmenhain auf den Lärm zu, der von der Poolbar herüberschallte, an der sich die Gesellschaft mit Champagner und Garnelentempora an Harissa-Mayonnaise für die bevorstehende Zeremonie stärkte. Schon von Weitem löste sich aus dem vielstimmigen Geschwätz und Gelächter ein einzelnes meckerndes Lachen, welches Preysing mühelos einem Mann zuordnen konnte, der ihm schon früh aufgefallen war. Einem Mann, der ein paar Jahre älter war als der Rest und sich von den anderen auf den ersten Blick dadurch unterschied, dass er sich als einziger einen deutlichen Bauchansatz leistete, den er selbstbewusst unter seiner breiten Brust zur Schau stellte. Preysing hatte gehört, wie er von den Jüngeren Quickie gerufen wurde, und es schien ihm, dass sie ihm trotz des äußerst albernen Namens einen gewissen Respekt entgegenbrachten und es vermieden, ihm kumpelhaft auf die Schultern zu schlagen, es aber im Gegenzug wie eine Auszeichnung hinnahmen, wenn Quickie sie mit einem seiner großzügig verteilten, angedeuteten Leberhaken bedachte. Dem Personal erteilte er in einem bellenden, rudimentären Arabisch Befehle. Quickie, noch keine 40, wie Preysing schätzte, hatte in unbeobachteten Momenten ein müdes Gesicht und legte ansonsten eine aggressive Virilität an den Tag, die Preysing unangemessen sexuell und schmuddelig vorkam. Eine Hyäne unter Tigerbabys, hatte Pippa gedacht. Ein Oberarschloch unter gewöhnlichen Arschlöchern, hatte Sanford gesagt, als er ihn mit zwei Bierflaschen in der Hand eine Arschbombe hatte vorführen sehen. Casual, so klärte mich Preysing auf, bedeutete in jenen Kreisen offensichtlich, dass man die Krawatte weg und das Jackett offen ließ. Die jungen Männer trugen schmale, maßgeschneiderte Anzüge und helle Hemden, nicht anders, als sie sich eben, mit Ausnahme der Krawatten und offenen Knöpfe, tagtäglich zur Arbeit kleideten. Die Mädchen hatten leichte Seidenkleider deutscher Modehäuser an, deren breite Ausschnitte wie zufällig über ihre knochigen Schultern glitten und dabei Schlüsselbeine entblößten, die mich an geröstete Hühnerkarkassen denken ließen. Die Säume, so betonte Preysing, endeten deutlich über dem Knie, welche in der Regel recht spitz, aber von der Sonne zart gebräunt waren. Pippa, die in einem ärmellosen Leinenkleid, das geschickt die Farbe ihrer Augen aufgriff und einen kräftigen Kontrast zu ihren ergrauten Haaren bildete, bezaubernd aussah, stellte mich den Ibbotsons vor, ein reizendes Ehepaar, mit denen ich mich im Schatten eines großen Schirms, etwas abseits vom großen Trubel, aufs Lebhafteste über Liverpool unterhielt. Während Mary Ibbotson viel Perrier trank und wenig sagte, und ihr Mann, ein recht schweigsamer Gewerkschafter alter Schule, dem die Hitze zu schaffen machte, zögerlich am Rosé-Champagner nippte und seine blasse Frau zu einem Garnelentempura überreden wollte, von dem er fürsorglich die würzige Mayonnaise abgewischt hatte. Es sei, so versprach er ihr, mit dem für die Arbeiterklasse typischen gesunden Pragmatismus, eigentlich auch bloß Fish and Chips, nur ohne Chips. Und dann war es mir endlich beschieden, Mark kennenzulernen, der unter großem Jubel seiner Freunde im dunklen Anzug und leger aufgeknöpften Hemd an der Poolbar erschien. Leider hatte er von Pippas einnehmendem Äußeren nur wenig, dafür umso mehr von der hoch aufgeschossenen und in ihrer Magerkeit etwas Ungemütliches ausstrahlenden Puritanergestalt seines Vaters geerbt. Abgesehen davon, ich muss es gestehen, fand ich ihn einen ganz und gar einnehmenden jungen Mann von ausgesuchter Höflichkeit, und ich erkannte auf den ersten Blick, wie viel Pippa in jeder Hinsicht richtig gemacht hatte und wie viel ihres freundlichen Wesens in ihm steckte. Diese Beobachtung veranlasste mich zu der Bemerkung, sie habe sehr wohl gut Maß genommen und ebenso erfolgreich geschnitzt. Was Sanford, der in unser Gespräch nicht eingeweiht war, eine ironisch hochgezogene Augenbraue entlockte, die ich diesmal geflissentlich übersah. Ich hatte mich bei Mark sehr für die freundliche Einladung bedankt, und er schien recht froh, dass seine Eltern in mir einen vertrauten Gesprächspartner gefunden hatten, da er mitbekommen hatte, dass es zwischen seinen und Kellys Eltern etwas schwierig war. Wiewohl alle Beteiligten nicht müde wurden zu beteuern, das liege nur am schwachen Magen der armen Mary Ibbotson und, wie mir Kelly später an diesem Abend erklärte, der mangelnden Fähigkeit ihres Vaters zu transpirieren. Er sei, so sagte sie, in dieser Hinsicht wie ein Nagetier. Wusstest du? Wollte Preising von mir wissen. Dass Nagetiere nicht schwitzen, Schweine auch nicht und die meisten Raubtiere praktisch nur an den Fußballen? Kamele dafür umso mehr. Kamele haben eine erstaunliche Anzahl an Schweißdrüsen, eine Tatsache, die mich sehr erstaunt hat, denn ich hatte immer angenommen, Kamele seien wie eine Art Sack mit viel Wasser zu befüllen und darauf ausgerichtet, nur das Nötigste davon zu verlieren. Nein, sagte ich, das habe ich nicht gewusst, aber jetzt wisse ich es, und ob diese Details zur Transpirationsfähigkeit verschiedener Säugetiere denn etwas zu seiner Geschichte beizutragen hätten. Nein, so gab Preising zu, aber es handle sich dabei doch um eine höchst bemerkenswerte und erstaunliche Tatsache. Und immerhin seien Kamele doch in seiner Geschichte so etwas wie ein Leitmotiv. Tatsächlich sollte bald wieder ein Kamel auf der Bildfläche erscheinen. Nach dem Champagnerempfang am Schwimmbecken begab sich die Gesellschaft in der einbrechenden Dämmerung durch den Palmenhain auf eine kleine Lichtung, in der, nach dem Vorbild Karthagos, aus grob behauenem Stein und Säulenfragmenten aus Zement die Ruine eines Amphitheaters aufgebaut war, mitsamt einer kleinen Bühne, auf der gelegentlich folkloristische Darbietungen für die Gäste des Resorts stattfanden. Starke Strahler warfen ihr farbiges Licht vom Boden auf die Stämme und die Blätterdächer der Palmen, die die Lichtung begrenzten. Eine ganze Batterie Scheinwerfer, die an einer mit Gips verkleideten Traverse über der Bühne hingen, tauchte die Bühne und das Halbrund der Zuschauer in buntfleckiges Licht. Einige eiserne Feuerschalen warfen flackernde Schatten auf die Szenerie und vervollkommneten die Illumination, für die extra ein Spezialist aus Tunis angereist war, der sich allerdings fürchterlich mit der gefeierten burmesischen Floristin aus Antwerpen überworfen hatte, die ihm in sein Farbkonzept reinzureden versuchte, weil sich die lila Filterfolien angeblich nicht mit dem zarten Rosa der Alströmeria vertrugen. Jenny, die Liebhaberin deutscher Sportwagen, beste Freundin der Braut und Organisatorin der Zeremonie, wies den Gästen ihre Plätze auf den steinernen Stufen und den bereitgestellten Stühlen mit den weißen Leinenhussen zu. Gedämpft spielte geheimnisvolle Trommel- und Cellenmusik von einer CD mit dem Titel »Winds of the Desert«, die sich Jenny von ihrem privaten Pilates-Trainer geliehen hatte. Quickie gab den Zeremonienmeister. Mit gereckter Brust erklomm er die Bühne, durchmaß sie ein-, zweimal mit tigerndem Gang, bevor er mit ausgebreiteten Armen die Gesellschaft zur feierlichen Vermählung von Kelly Ibbotson und Mark Rajani Grayling willkommen hieß. Dann bat er Mark auf die Bühne, der sich zu Preisings Erstaunen seiner Schuhe und Strümpfe entledigt hatte und nun barfuß im dunkelblauen Anzug etwas verloren zwischen den Gipssäulen stand. Jenny drehte die Musik lauter. Im Hintergrund löste sich aus dem Palmenhain die hochaufragende Silhouette eines Kamels. Kelly, auch sie barfuß, saß im Schneidersitz auf dem prächtig geschmückten Tier und versuchte trotz des Schwankens und Schlingerns eine sowohl würdevolle als auch verführerische Braut abzugeben. Jenny hatte den Kamelführer, der das Tier am Zügel führte, gezwungen, sein Rooney-Trikot gegen ein Kostüm einzutauschen, welches eine Handelssaalpraktikantin, die sich davon vergeblich eine Einladung zur Hochzeit erhofft hatte, nach Abbildungen von Tuareg-Reitern aus einem Reisebürokatalog genäht hatte. Jenny war zufrieden. Kellys schlichtes weißes Kleid hob sich wunderbar gegen die indigofarbenen Tücher ab. Genau der Effekt, den sie beabsichtigt und dessentwegen sie auch die Hinweise der Praktikantin, es gebe in Tunesien gar keine Tuareg, als irrelevant abgetan hatte. Der falsche Wüstenkrieger, dem die ungewohnte Kopfbedeckung das Sichtfeld einschränkte, stolperte bei dem Versuch, sein Reittier die zwei Stufen auf die Bühne zu führen, über die viel zu langen indigoblauen Säume und verschreckte dabei das Kamel derart, dass es sich weigerte, auch nur einen weiteren Schritt zu tun und auch nicht dazu zu bewegen war, sich in typischer Manier niederzuknien, um der Braut einen würdigen Abstieg zu ermöglichen. Der Kamelführer redete dem Tier gut zu und zog zunehmend ungeduldiger am Zügel, während Quickie begann, dem Kamel in die Kniekehlen zu treten. Kelly machte dem unwürdigen Spektakel ein Ende, indem sie beherzt von dem hohen Höcker hinuntersprang in die Arme ihres bereitstehenden Bräutigams, was zu einem zwar ungeplanten, aber ungemein romantischen Augenblick führte, der Kenneth Ibbotson dazu verleitete, die Arme hochzureißen und »Bring her home, son« zu brüllen. Quickie hielt eine längere Rede, von der ich wenig verstand. Aber das, sagte Preising, erstaunte mich nicht, denn er bediente sich dafür genau jenes Duktus, den ich von den Präsentationen der Unternehmensberater kannte, für die unsere Firma auf Wunsch von Brudanovic viel Geld ausgibt und denen zu folgen mir auch immer so schwerfällt. Es war von Merger die Rede und von Win-Win-Situationen, von Gewinn und Bonus, von Teamwork und Investitionen in die Zukunft. Und das Ganze garnierte Quickie eloquent mit kämpferischen Kriegsmetaphern und Versatzstücken fernöstlicher Weisheiten, Mut und Durchhaltevermögen, Yin und Yang, Wille und Demut, die Kraft des fließenden Wassers, die Weisheit der Steine. Dann verlasen die engsten Freunde des Paares emphatisch formulierte Wünsche, bei denen es viel um Gesundheit und Glück ging, aber auch Immobilienbesitz und Führungspositionen in Singapur eine Rolle spielten und übergaben die Zettel, auf die sie die Wünsche geschrieben hatten, dem Feuer. Quickie erklärte die beiden zu Mann und Frau. Sie küssten sich, Ringe wurden getauscht. Dann folgte ein weiteres Ritual, bei dem wir uns alle an den Händen fassen mussten und einen Kreis um das Brautpaar bildeten. Du weißt, dass ich so etwas nicht mag. Wir riefen ihnen etwas zu, ich habe vergessen was. Dafür erinnere ich mich an die trockene Hand eines jungen Mannes, der furchtbar laut schrie, und an die winzige Hand einer winzigen Norwegerin, die viel Geld mit steigenden und fallenden Getreidepreisen machte und einen zarten Duft nach Ringelblumen und Avocado an meinen Fingern hinterließ. Das alles dauerte ziemlich lange, und es schien mir, als freute sich sogar Mary Ibbotson, als wir endlich zum Dinner schritten. Der Koch, ein junger, wilder Kärntner, in Tokio und Sydney ausgebildet, begann Preising die Schilderung des Abendessens, die ich sogleich unterbrach, denn unser Spaziergang an der frischen Luft hatte mich hungrig gemacht, und ich war nicht gewillt, einen ausführlichen Bericht über die Menüfolge zu hören. Zumal ich mir in etwa vorstellen konnte, was ein junger, wilder Kärntner, der in Tokio und Sydney gelernt hatte, in einem tunesischen Wüstenresort zu einer englischen Hochzeit, bei der Geld keine Rolle spielte oder die allergrößte, auftischen würde. Louisiana-Flusskrebse in Grüntee-Gelee an Dattelkuskus, Baklava von Akazienhonig, Albatrüffeln, Stopfleber und tasmanischen Macadamia-Nüssen oder Tafelspitz vom Wagyu-Rind an Süßkartoffelgröstel und ähnliche internationalisierte Späße. Preising schien etwas enttäuscht, aber er fügte sich meinem Wunsch so gut er konnte. »Wie du willst«, sagte er. Ich werde das Dinner überspringen. Jedenfalls war es nun ja, wie soll ich sagen, wild. Das trifft es am besten. Speisen aus aller Welt, nur Delikatessen, ganz Ausgefallenes. Nun, ich werde nicht ins Detail gehen. Und wunderbar angerichtet, aber ich bin ja eher ein Freund der bürgerlichen Küche. Bürgerlich im besten Sinne, also eher citoyen als bourgeois. Und Weine. Ich sage dir, Weine, aber du willst es ja nicht hören. Unterbrach er sich nach einem prüfenden Seitenblick in meine Richtung. Item, fuhr er fort. Ich saß also an einer runden Tafel am hinteren Ende des Speisesaals mit fünf der jungen Leute, alle nicht zum engsten Kreis gehörend. Die Lage etwas abseits vom Zentrum des Geschehens, mit der ich mich selbstredend zufrieden gab, schließlich war ich ein nahezu Fremder, dessen Bekanntschaft mit der Familie des Bräutigams nicht anders als in der ersten Blüte stehend beschrieben werden konnte, hatte einerseits den deutlichen Vorteil, dass wir so weit wie nur möglich von der Bühne entfernt saßen, auf der eine Combo, eine Art diskothekentauglichen Tango auf elektrischen Instrumenten spielte, und ich mich so besser auf die angeregten Gespräche mit den jungen Leuten konzentrieren konnte. Andererseits war ich doch gar weit ab vom Geschehen, als Pippa vor dem Auftragen des Desserts ein Pistazien-Semifreddo mit Bitterorangenröster, zu dem ein gehaltvoller Sauterne gereicht wurde, sich ein Herz fasste, die Bühne erklomm und aufs Trefflichste mit den Kastanien rasselte, so dass bereits nach zwei, drei Zeilen eine andächtige Stille die Festgesellschaft erfasste und ich lauter ergriffene Gesichter um mich herum erblickte. Pippa schlug sich wundervoll. Ich hätte ihr mit geschlossenen Augen eine Ewigkeit lauschen können und der, ja, ich würde sagen, frenetische Beifall, den das Ende von Pippas Vortrag auslöste, holte mich unsanft von weit her wieder zurück. Der frenetische Beifall hatte eher den Charakter einer Übersprunghandlung, dazu geeignet, das betretene Schweigen zu vertreiben, das Preysing als andächtige Stille beschrieben hatte. Eigentlich hatte sich Pippas Auftritt ganz gut angelassen. Sie hatte mit Sanford, dem Brautpaar, deren Trauzeugen Jenny und Rob, einem jungen Mann, ebenfalls aus der Finanzbranche, mit dem Mark viele Jahre zusammen gewohnt hatte, bevor er und Kelly sich zum 30. das Reihenhaus in Barnsbury geschenkt hatten, und den Ibbotsons an einem Tisch gesessen. Jenny, froh, dass die Zeremonie einigermaßen glatt über die Bühne gegangen war, erheiterte die Gesellschaft mit einer langen Geschichte über die technischen Unzulänglichkeiten ihres neuen Arbeitsplatzes, dem neu errichteten Hauptsitz einer großen Bank, der sich neben anderen architektonischen Markenzeichen in der Londoner City zu behaupten versuchte und die dazu nötigen Distinktionsmerkmale vor allem in einer ungewöhnlichen, die Grenzen des Machbaren ausdehnenden Statik suchte, die allerdings zu ganz ungewöhnlichen Fallwindphänomenen führte. Die Revolvertüren am Haupteingang entwickelten bei bestimmten Wetterverhältnissen trotz Motorbetriebes ein Eigenleben und begannen sich immer schneller und schneller zu drehen. Bei Ostwind und gleichzeitigem Tiefdruck konnte das Gebäude nur durch die Notausgänge, die in eine enge und schmutzige Gasse führten, betreten und verlassen werden, bis man schließlich die Drehtüren durch elektrische Schiebetüren ersetzte. Und dennoch, so erzählte Jenny, gab es Tage, an denen man das Gebäude nur zwischen zwei Windböen verlassen konnte, so dass sich zur Mittagszeit ganze Trauben von Bankangestellten im Foyer vor der Tür versammelten, um im richtigen Moment fluchtartig, einander beinahe tottrampelnd, aus dem Gebäude zu stürzen. Bei starkem Regen allerdings könne es vorkommen, dass beim Öffnen der Schiebetüren wie Gischt das schmutzige Wasser von der Straße ins Foyer aus grünem Marmor fege und gegen das monumentale Rakelbild von Richter spritze, so dass man dieses bereits aufwendig habe restaurieren und mit einer gigantischen entspiegelten Glasscheibe versehen müssen. Damit war ein dankbares, Klassen- und Altersunterschiede überwindendes Thema gefunden. Zur Dysfunktionalität moderner Architektur wusste jeder am Tisch eine Geschichte zu erzählen, außer vielleicht Mary Ibbotson, die nie über Architektur nachdachte. Aber selbst ihr Mann taute auf und berichtete von den unmöglichen Urinalen im neuen Stadion seiner Fußballmannschaft. In derart gelöster Stimmung, selbstsicher, vom Alkohol angewärmt und noch Preisings aufmunternde Worte im Ohr, hatte Pippa dem Bandleader ein Zeichen gemacht und zielstrebig die Bühne erklommen. Sie hatte sich ans Mikrofon gestellt und in aller Ruhe das Verstummen der letzten Gespräche abgewartet, bevor sie mit fester Stimme, ohne auf das handgeschriebene Blatt in ihrer Linken zu blicken, zu rezitieren begann. Sofort bekam sie die ungeteilte Aufmerksamkeit ihres Publikums. Wie junge Hunde, die auf einen saftigen Knochen spekulierten, wie Gläubige, die die weisen Worte von den Lippen des Predigers tranken, blickten sie zu ihr hoch. Pippa schrieb es der Kraft der Poesie zu, weil sie nicht wusste, dass diese jungen Leute genau darauf konditioniert waren, selbstsicheren Leuten zu lauschen, die etwas zu verkünden hatten. Bankdirektoren, die die Gewinnziele bekannt gaben, Teamleitern, die die Tageslosung beschworen, Investmentgurus, die mit Headsets ausgestattet Erfolgsrezepte ins Auditorium warfen, Professoren, die ihnen mathematische Modelle erklärten, Unternehmensberatern, die neue Strategien anpriesen, Personal Trainers, die Durchhalteparolen und Tipps zur geistigen und körperlichen Fitness von sich gaben. Es kümmerte sie nicht, wer. Es kümmerte sie nicht, was. Es ging um eine bestimmte Haltung dessen, der da sprach. Selbstsicherheit, Präsenz, eine gewisse Lautstärke, ein Siegerlächeln und gute Kleidung halfen auch. Dann waren sie bereit zu lauschen und frenetisch zu applaudieren. Selbst wenn ihnen ein Gedicht eines alten buddhistischen Beatniks und Tiefenökologen präsentiert wurde, selbst dann. Aber dann verlor Pippa die Kontrolle, indem sie nur für die Dauer eines Wimpernschlages ihre Selbstsicherheit einbüßte. Schwer zu sagen, was der Auslöser war. Vielleicht Sanford. Vielleicht war es einer jener Momente, in denen man seinen vertrauten Gefährten von einer unbekannten Warte aussieht und er einem für einen Moment ganz fremd erscheint. Der magere Hals, der zuckende Adamsapfel, und dann ist man sich plötzlich selbst ganz fremd, nur für den Bruchteil eines Augenblicks. Sofort huschte eine gequälte Unruhe über die Gesichter, eine wellenförmige Bewegung, die den Saal ergriff, deutlich genug, um von Pippa registriert zu werden und sie in eine Abwärtsspirale zu reißen, der sie erst entkommen wird, wenn sie in 2 Jahren von der Höhe der Eingangstreppe eines englischen Gymnasiums, ihres neuen Arbeitsplatzes, auf den jungen Referendar hinunterblicken wird, wie er lässig die Hände in den Taschen seines Kapuzensweaters an ihrem Prius lehnt und sie in diesem Moment begreift, dass sie diese Liebe nicht zu leben braucht, ihn aber dennoch einsteigen lassen wird. Eine Abwärtsspirale, deren erste Umdrehungen begleitet wurden vom schabenden Rotieren der Farbwechsler, die, geschaltet von einem bösen elektronischen Geist oder einem wohlmeinenden Hotelangestellten, das warme Licht, welches ihr kurzes graues Haar hatte scheinen lassen und einen goldenen Schimmer auf ihre Wangen gelegt hatte, in ein fahles Blau umkippen und jeden Glanz erlöschen ließen. Eine Abwärtsspirale, die an Fahrt gewann, als Pippa ins Stocken geriet und auf dem Zettel in den mit königsblauer Tinte geschriebenen Worten nach den richtigen suchte. Als die Zeilen in ihrer regelmäßigen, geschwungenen Lehrerinnenschrift nicht an Schärfe gewannen, auch nicht, als sie das Blatt so weit von sich entfernt hielt, wie es ihr Arm zuließ. Eine Abwärtsspirale, die sich bereits in unaufhaltsamer Fahrt befand, als Kenneth Ibbotson aufsprang und ihr zu Hilfe eilend seine kleine klappbare Lesebrille aus einem Drogeriemarkt an einer Straßenecke in einem Vorort von Liverpool aufdrängte und damit der rasenden Fahrt zusätzlichen Schwung verlieh. Pippa, fahl im blauen Licht, steifhüftig, von Kenneth Ibbetsons Drogeriemarktbrille zur alten Jungfer entstellt, rasselte immer schneller mit den Kastanien. Aber das Gedicht schien zu keinem Ende zu kommen. Lähmendes Entsetzen griff um sich. Sie hätte nackt ihre Schwangerschaftsstreifen, den schlaffen Bauch, die mit weißen Haaren durchsetzte Scham ausstellend, nicht nackter sein können, als sie es hier war, ihrer Selbstsicherheit beraubt. Ihre abhanden gekommene Souveränität war eine Obszönität, und dort im fahlen blauen Licht wurde sie zur Monstrosität, die sich störend in eine Feier des Selbstbewusstseins gedrängt hatte und zum Partyschreck Sellerschen Ausmaßes zu mutieren drohte. Pippa brachte es hinter sich, Zeile für Zeile, Wort für Wort, und hastete von der Bühne unter dem erlösenden Applaus, der sie traf wie Peitschenhiebe. Peitschenhiebe, die sie verdient hatte, für das Begehen der Sünde, sich seiner selbst nicht sicher zu sein und die Hochzeitsgesellschaft diesem Anblick auszusetzen. Preysing hätte das durchaus auch an seinem abgelegenen Tisch sehen können. Hätte er sehen wollen, was es zu sehen gab und nicht, was er sehen wollte. Aber so stimmte er lauthals ein in das, was er später als frenetischen Jubel beschrieb. Seine Beobachtungsgabe versagte aber nicht in jeder Hinsicht. Er bemerkte nämlich ganz richtig, dass sich das Fest in seiner weiteren Entwicklung nicht wesentlich von anderen Hochzeiten unterschied, bei denen er zu Gast gewesen war. Es wurde viel geredet, viel getrunken, viel getanzt. Was aber alles, so war es Preysing aufgefallen, wiewohl es in einem Maß geschah, welches sich immer am Rande des Exzesses bewegte, in einer seltsam abgeklärten Stimmung stattfand. Man trank sich um den Verstand, als müsse es getan werden, erleichterte sich brechenderweise im Palmenhain, als arbeite man sich an einem Schema ab, steckte sich gegenseitig die Zungen in die Münder, wie Preysing indigniert bemerkte, als sei es eine Nebensächlichkeit. Getanzt wurde zugleich mit einem Übermaß an Körperlichkeit und Coolness. Gelacht wurde kurz und ironisch. Bald gesellte er sich zu einer Gruppe Männer an der Bar am Pool und ließ sich von Quickie, der das Wort führte, einen dickflüssig gekühlten französischen Wodka nach dem anderen aufschwatzen. Sanford trieb ethnologische Studien nach Bronislaw Malinowskis Methode der teilnehmenden Beobachtung, indem er eine Art Stammestanz um Jenny aufführte. Preysing fiel auf, wie geschmeidig sie war, wie makellos straff, wie aus einem fremden, perfekten Material geschaffen. Er registrierte es eher erstaunt als interessiert. Pippa und auch die Ibbetsons waren bald verschwunden. Preysing versuchte, ein paar der jungen Leute zu beeindrucken, indem er Sanfords Geschichte vom berberischen Kamelbraten zum Besten gab, worauf ihn zwei der Frauen nur noch mit »Mr. Mungo Park« ansprachen. Darauf konnte er sich keinen Reim machen. Dafür verstrickte er sich in ein Gespräch mit Quickie, der sich, um nicht zu schwanken, an der Schulter eines rotgesichtigen Jünglings, der seine Funktion als Stütze selig lächelnd als eine Art Auszeichnung zu begreifen schien, festhielt. Preysing konnte an Quickie ein seltsames, unergründliches Phänomen beobachten. Er erzählte stockend mit schwerer Zunge. Preysing, der mit dem Rücken zur Wand gedrängt stand, mit einem feinen Spuckeregen eindeckend. Doch Worte wie Umkasr, Nasiria, Rumaita und Al-Shuwai kamen ihm klar und deutlich über die Lippen. Er sprach sie aus wie mystische Namen. Alles Orte, an denen er im Irak gedient hatte. Erst als Teil der Koalition der Willigen in einer SAS-Schwadron, später, weil, wie er nicht müde wurde zu bekräftigen, way better bezahlt, als Angestellter einer zivilen Sicherheitsfirma, die er ganz unumwunden als verrottete Söldnertruppe bezeichnete. Quickie gab einige kriegerische Schnurren von sich, von denen Preysing hoffte, sie seien nicht wahr oder zumindest maßlos übertrieben. Und von der Söldnertätigkeit zur Anstellung im Handelssaal der Bank schien es, wollte man Quickies Erzählung Glauben schenken, kein weiter Weg mehr, als Quickie, wie er sagte, genug von dem fucking Sand und den Scheiß-Sandalenträgern hatte. »Fragen Sie ihn nach seinem Namen, fragen Sie ihn, warum wir ihn Quickie nennen«, wurde er von dem rotgesichtigen Jüngling aufgefordert. Preysing tat wie geheißen, und Quickie hielt ihm seine Rechte vors Gesicht und knickte den Zeigefinger, als betätige er einen Abzug. »Deswegen«, lallte Quickie, »Quick-Trigger-Finger. Deswegen wollten sie mich alle, die Armee, die Firma und die Bank.« Er lachte meckernd. Im Hintergrund tanzte die geschmeidige Jenny. Über Preysing rauschte der Wind in den Palmwipfeln, als er schwankend zu seinem Zelt ging. Fetzen von Lachen und Musik drangen an sein Ohr, als er mit nichts als einer Unterhose und Strümpfen bekleidet auf seinem Bett lag. Der Seersucker lag in einem Knäuel auf dem Berberteppich. Preysing hob einen Arm, zielte mit einer imaginären Pistole auf den Punkt, an dem die Zeltstangen zusammenliefen, krümmte den Zeigefinger, dann legte er die Hand auf seine Brust, wo ihn die Speiseröhre schmerzte, und fiel in einen tiefen, traumlosen Schlaf. Während Preysing schlief, ging England unter. Es hatte sich schon am Abend zuvor abgezeichnet, aber in der Nacht hatten sich die Dinge noch einmal verschlechtert. Der Interbankenmarkt im Empire war bereits zum Erliegen gekommen. Während es in London dunkle Nacht war, stießen Länder, deren Märkte geöffnet waren, ihre Pfundreserven zu verzweifelt schlechten Konditionen ab. Und das Kabinett des Premierministers saß bis in die frühen Morgenstunden in der Downing Street versammelt und schaute der Währung bei ihrem historischen Sinkflug zu, der sich schlagartig in einen Sturzflug verwandelte, als um 9 Uhr Ortszeit die London Stock Exchange öffnete, an der man eigentlich an jenem Tag den Handel hätte aussetzen müssen. Man hatte sich aber noch nicht geeinigt, wer für den Schlamassel die Verantwortung übernehmen sollte, und so lange wollte man seine europäischen und transatlantischen Freunde nicht verunsichern. Ein Zögern, welches fatale Folgen hatte, denn die Programme, die für einen Großteil der Transaktionen verantwortlich oder eben nicht verantwortlich waren, zeigten sich für einen solchen Fall, dessen Eintreten man bislang für unmöglich gehalten hatte, nicht gerüstet, stachelten sich in Rückkopplungsschleifen gegenseitig zu Höchstleistungen an und vernichteten innerhalb von Minuten Milliarden, noch bevor jemand reagieren konnte. Um 8:55 Londoner Zeit wurde der Handel eingestellt. Zur selben Zeit sprach der englische Finanzminister als erster aus, was bereits offen zutage lag, dass das Land unter diesen Umständen für lange Zeit nicht mehr in der Lage sein würde, seine horrenden Staatsschulden zu bedienen. Mark und Kelly, bei denen es bereits 9:55 war, schliefen in ihrem Beduinenzelt. Zu diesem Zeitpunkt überstieg die Rechnung für die Hochzeit, die sie in tunesischen Dinar zu bezahlen hatten, gerade den Wert ihres Londoner Reihenhauses in Pfund Sterling, das noch zu 80% der Bank gehörte. Einer Bank, deren Anwälte gerade Insolvenz anmeldeten und eine E-Mail an die Mitarbeiter aufsetzten, in der sie ihnen vorschlugen, doch heute zur Arbeit einen Pappkarton mitzubringen. Als der englische Premierminister vor die Presse trat und den Staatsbankrott verkündete, war Saida schon seit Stunden auf den Beinen und brachte mit ihren übernächtigten Mitarbeitern das Resort auf Vordermann. Sie klaubten Flaschen und zerbrochene Gläser aus den Blumenbeeten, schaufelten Erbrochenes in eine Schubkarre und Saida zwang Rashid, in den Pool zu steigen, um eine Gartenliege herauszufischen und Kellys Bruder zu wecken, der in seinem gelben Schwimmring, den Kopf nach hinten gekippt, im Wasser trieb. Zur selben Zeit, als die Finanzminister der europäischen Staaten zu einer einigermaßen panischen und chaotischen Telefonkonferenz zusammentrafen, fand Saida endlich Zeit, die Vorbereitungen für das Frühstücksbuffet zu überprüfen, sich mit einer Tasse Kaffee in ihr Büro zurückzuziehen und, wie es ihre Gewohnheit war, sich auf der Website der Tribune de Genève über die Weltlage zu informieren und zu hoffen, es fände in den Meldungen zur Genfer Lokalpolitik jener kommunistische Stadtrat Erwähnung, mit dem sie seit ihren Tagen in der Hotelfachschule eine ebenso einseitige wie unerfüllte Liebe verband. So weit kam sie aber an jenem Tag nicht. Nach einem kurzen Moment der Überraschung und einem Nachprüfen der wichtigsten Fakten auf den Seiten von BBC und CNN griff sie zum Taschenrechner, überschlug die Kosten für die Hochzeitsfeier inklusive aller Übernachtungen für die 72 Gäste und kam auf die ungefähre Summe von 600.000 Dinar, was, so überschlug sie im Kopf, vor einigen Stunden noch dem Gegenwert von einer 250.000 Pfund entsprochen hatte. Sie langte nach dem Telefon und wies den Buchhalter im Büro ihres Vaters in Tunis an, die Kreditkarten der Frischvermählten jeweils mit der absurden Summe von 1.250.000 britischen Pfund zu belasten. Einer Summe, die, das war ihr klar, auch von den schwarz glänzenden Kreditkarten der beiden kaum gedeckt war. Aber sie hoffte, man würde wenigstens den Kreditrahmen ausreizen. Dann eilte sie in die Küche und wies die Brigade an, die Frühstücksvorbereitungen einzustellen und alles bis auf einen Korb Fladenbrot und eine Schale Hummus vom Buffet zu räumen. Sie war nicht überrascht, als aus Tunis die Nachricht kam, beide Kreditkarten seien bereits gesperrt, und es gelang ihr auch nicht, die Kreditkarten der anderen Gäste, die an der Bar Runden ausgegeben und dabei ihre Kreditkartennummern hinterlegt hatten, zu belasten. So wie es im Moment aussah, waren alle von englischen Banken ausgegebenen Kreditkarten gesperrt. Vermutlich war aber sowieso der ganze internationale Zahlungsverkehr am Zusammenbrechen. Slim Malouche war, so beschied ihr die Sekretärin ihres Vaters, auch für seine Tochter nicht zu sprechen. Saida verfluchte jene Wohnung in einem mittelständischen Neubaugebiet am Rande von Tunis, von der sie eigentlich keine Kenntnis haben sollte und in der sie ihn vermutete. Sie würde für die nächsten Stunden auf sich selbst gestellt sein. Es wurde Zeit zu handeln. Sanford wurde vom energischen Bimmeln einer kleinen Glocke geweckt, wusste erst nicht, wo er sich befand, registrierte dann das Fehlen seiner Frau, brauchte eine ganze Weile, bis er seine mageren Beine aus dem verhedderten Laken befreit hatte und suchte brummend nach seinem Bademantel. Saida, die Hand noch immer am Klöppel der messingnen Glocke, die zur Anmeldung des Personals diente, einer der vielen Nachteile der Zeltbauweise des Resorts, an eine Zeltbahn lässt sich nicht wie an eine Tür klopfen, lauschte angestrengt nach einem Lebenszeichen, strich, als sie die schlurfenden Schritte des Engländers vernahm, ihre Anzughose glatt und zog sicherheitshalber noch an den Schößen ihres Jacketts, bereit, so dem Vater des Bräutigams, den sie in dieser heiklen Lage zu ihrem Gesprächspartner auserkoren hatte, nicht nur zu verkünden, dass der Premierminister seiner Heimat eben den Staatsbankrott bekannt gegeben habe, sondern auch, dass sein Sohn, der Talfahrt des britischen Pfundes geschuldet, eine Hotelrechnung von so und so viel, hier nannte sie eine Zahl, die Sanford ganz und gar fantastisch vorkam, wiewohl er sich doch in den letzten 3 Jahren, wie alle anderen auch, an große Zahlen gewöhnt hatte, angehäuft habe, die wohl zu bezahlen äußerst schmerzhaft würde. Leider habe sie auch die Pflicht mitzuteilen, dass offensichtlich alle Kreditkarten englischer Banken gesperrt seien, so vermutlich auch seine. Ob vielleicht er oder sein Sohn irgendwo ein Konto in Fremdwährungen führten, das könne jetzt sehr nützlich sein, um die, es tue ihr aufrichtig leid, wohl unausweichlichen Unannehmlichkeiten abzufedern. Sanford, angetan mit einem ausgesprochen bauschigen Frottee-Bademantel und türkisen Ziegenlederpantoffeln, nahm innerlich sofort eine Kampfstellung ein. Er hatte es schon immer gewusst, dass es so weit kommen würde. Er war bereit. Er hatte es doch schon immer gesagt. Ihn überraschte das nicht. Allerdings überraschten ihn dann die unmittelbaren Konsequenzen, die ihm Saida zwar ungern, denn nun ließ sich ihr monetäres Interesse nicht mehr hinter einem schmucken Schleier der Gastfreundschaft verbergen, aber dennoch sehr bestimmt präsentierte. Entweder, so stellte sie ihn vor die Wahl, gelinge es ihnen, die Rechnung mit vereinten Kräften sofort und nachweislich zu begleichen. Eine gute Möglichkeit sei zum Beispiel eine Zahlung in Schweizer Franken auf ein Konto der Familie Malusch in Genf. In diesem Falle wäre man sogar bereit, über einen signifikanten Nachlass zu sprechen. Oder aber sie müsse darauf bestehen, dass die Gesellschaft das Resort bis spätestens nachmittags um 2 zu verlassen habe. Ein einfaches Frühstück stehe bereit. Ansonsten sei es nun ihre Pflicht, dafür zu sorgen, dass bis zur Klärung der unangenehmen Situation keine weiteren Kosten verursacht würden. Die Annehmlichkeiten des Resorts, der Spa-Bereich, die Tennisplätze, der Pool und selbstverständlich alle gastronomischen Einrichtungen stünden demnach nicht mehr zur Verfügung, und sie bitte darum, den Energieverbrauch und das Duschen auf ein notwendiges Minimum zu beschränken. Sanford begann bereits zu ahnen, dass er auf die Dinge, die nun kamen, schlecht vorbereitet war und es auch keine Rolle spielen würde, dass er es ja schon immer gesagt hatte. Dennoch waren das genau die Worte, mit denen er seine Frau an ihrem Lieblingsplatz aufstöberte, wo sie seit dem Morgengrauen in denkbar trübster Stimmung saß, sich ganz gegen ihre Gewohnheit kaum auf ihr Buch konzentrieren konnte und sich auch durch den spektakulären Sonnenaufgang und die immer höher kletternden Temperaturen ihre Stimmung nicht aufhellen ließ. Pippa nahm die schlechte Nachricht resigniert zur Kenntnis und bemerkte, dass sie das habe kommen sehen. Sie war sich nicht sicher, ob sich deswegen die Welt auf eine bedeutsame Art und Weise ändern würde, ob deswegen Dinge wie zum Beispiel das Rezitieren eines Gedichtes wieder an Bedeutung gewinnen würden, und sie weigerte sich, ihren Mann bei seinem schwierigen Gang, die frisch Vermählten von ihrem Ruin und der drohenden Arbeitslosigkeit zu unterrichten, zu begleiten. Ihr Platz sei in diesem Moment genau hier, unter der unbarmherzig brennenden Sonne Afrikas. Hier werde sie bleiben. Sie habe sich über bestimmte Dinge Klarheit zu verschaffen. Dinge, die mit Kursverlusten und Märkten nichts, aber auch gar nichts zu tun hätten. In einer anderen Lage hätte sich Sanford vielleicht über den ungewohnt pathetischen Ton gewundert. So aber blieb ihm nichts anderes übrig, als einem unrasierten Merkur gleich in Trekking-Sandalen davonzuschlappen und seinen Sohn über etwas aufzuklären, dessen Tragweite er selbst noch nicht ermessen konnte. »Ich stand«, so berichtete Preysing, »gerade vor meinem Zelt, in Schwimmbekleidung, ein Badetuch unter dem Arm, bereit noch vor dem Frühstück ein paar Bahnen zu ziehen, als Sanford, wohl auf dem Weg zu Mark und Kellys Hochzeitsschwitenzelt, zielstrebig an mir vorbeieilte. »Der Pool ist gesperrt«, rief er mir über die Schulter zu, »und duschen Sie nicht zu lange!« Er konnte ja nicht wissen, dass Siders neue Hausordnung, von der ich zu diesem Zeitpunkt überhaupt noch nichts wusste, für mich nicht galt. Ich vermutete, der Pool sei als Folge der exzessiven Feier unbrauchbar, zog mich an und schritt direkt zum Frühstück, wo ich mich sogleich in einer außergewöhnlich unkommoden Situation wiederfand. denn ganz gegen meine Erwartungen fand ich im Speisesaal nicht das gewohnte üppige Frühstücksbuffet vor, statt der überbordenden Fruchtkörbe, der Krüge mit den frischen Säften, den gekühlten Platten mit französischem Käse, Roast Beef und spanischem Schinken, den Etageren mit Patisserie und den Brettern mit in weiße Servietten gewickelten Baguettes standen nur ein Korb Fladenbrot, eine Schüssel Kichererbsenpaste und ein paar Thermoskannen Kaffee auf der langen Tafel. Und ein einzelner Kellner räumte gerade die letzten, unbenutzten Porzellanteller und das Silberbesteck weg, um dann mit großer Geste die Damastbecken von den Risopaltischen zu ziehen. Cider aber hatte es nicht unterlassen, obschon sie sicher Wichtigeres zu tun hatte, Order zu geben, mir am Rande des Speisesaals einen kleinen Tisch einzudecken, der sich unter der Last der Speisen beinahe bog. Obwohl ich ja noch keine Kenntnis der veränderten Weltlage und der unmittelbaren Auswirkungen auf unsere kleine Oase hatte und die Bedeutung dieses seltsamen Arrangements unmöglich richtig einordnen konnte, verspürte ich einen deutlichen Widerwillen, mich an jenem Tisch niederzulassen. Und ich hatte gerade vor, diskret den Rückzug anzutreten, als mich der Kellner entdeckte und mich, einen Berg Damastdecken auf dem Arm, wortreich zu dem tatsächlich für mich bestimmten Tisch geleitete. Bald tauchte Cider auf mit meinem Milchkaffee, den schlechten Nachrichten und einigen Ausdrucken der Online-Ausgabe des Figaro. Die Internetseiten der Times und der Financial Times ließen sich beunruhigenderweise bereits nicht mehr erreichen. Ich kann wirklich nicht behaupten, dass ich sonderlich überrascht war. Ich hatte es schon immer gewusst, dass es eines Tages so kommen würde. Vielleicht nicht so schnell, nicht praktisch über Nacht. Aber dass es letzten Endes nur eine Frage der Zeit war, das war mir schon lange klar. Cider informierte mich, sie habe bereits meinen Transfer zum Flughafen veranlasst, da nun in der Heimat sicherlich weitreichende Entscheidungen auf mich warteten. Allerdings sei es im Moment recht ungewiss, wann ein adäquater Wagen eintreffe. Dann ließ sie mich mit meinem Frühstück allein, welches mir, das wirst du sicher verstehen, nicht so recht schmecken wollte. Indessen begann der Speisesaal sich langsam mit aufgeregten jungen Leuten zu füllen. Die verheerende Nachricht hatte sich schnell herumgesprochen, aber man war noch dabei, sie sacken zu lassen. Man las sich gegenseitig Nachrichten von den kleinen Bildschirmen der Telefone vor, kommentierte sie mit ungläubigen Rufen, verlangte nach aktuellen Tageszeitungen und einem ordentlichen Internetzugang und begann sich mit dem Personal lauthals über das karge Frühstück zu streiten, nicht ohne sich aber eine Ecke Fladenbrot und einen Löffel Hummus zu sichern, denn insgeheim hatte man bereits begriffen, dass nun andere Zeiten anbrachen. Ich empfahl mich unauffällig, sobald es die Höflichkeit zuließ. Hinter mir hinderten zwei Kellner einen Absolventen des Trinity College und einen Analysten eines Hedgefonds daran, sich über die von mir zurückgelassene Charcuterieplatte herzumachen. Ich fürchtete bereits, dass es noch zu unschönen Szenen kommen würde. Was mir Preysing hier also präsentierte, war eine Variante der Erzählung, wo ich gerade war, als England den Staatsbankrott erklärte. Ein Genre, welches die Erzählung »Womit ich am 11. September gerade beschäftigt war«, abgelöst hatte, die einen immerzu zwang, sich selbst eben an jenen Moment zu erinnern, an dem man zum ersten Mal, Hunderte sollten für jeden von uns noch folgen, auf einem Fernsehschirm ein Flugzeug in einen der Türme hatte fliegen sehen oder eben den milchgesichtigen Premierminister, angetan mit einer babyblauen Seidenkrawatte, die mir heute noch als unangemessen optimistisch und frivol in Erinnerung ist, der seine Ansprache mit den Worten »1345, when King Edward III told his Florentine bankers« begann, ein Bild von weit geringerer ikonografischer Kraft, das sich aber dennoch ins kollektive Gedächtnis eingebrannt hat. Vor einem kleinen Fernseher im Sitzungszimmer einer Bayreuther Spedition, um den sich die gesamte Belegschaft versammelt hatte, vor einem Flachbildschirm in der Cafeteria der Universität Luzern. Das waren meine beiden Antworten. Zu Hause, in der Küche, vor dem Fernseher seiner Haushälterin, die Flugzeuge in die Türme. Den Premierminister, so lauteten Preysings Antworten, in seinem heruntergekühlten Beduinenzelt. in eben welches, so fuhr er seine Erzählung fort, ich mich zurückgezogen hatte, um der aufgeheizten Stimmung im Frühstückssaal zu entkommen und mir, durch die vielen Kanäle des Satellitenfernsehens schaltend, einen Überblick über die Lage zu verschaffen. Allerorts begegnete ich aufgeregten Gesichtern, Sondermeldungen verlesenden Nachrichtensprechern, nachlässig gepuderten Kommentatoren, schwitzenden Experten. Von einem drohenden Flächenbrand, einer Epidemie, war die Rede. Beides, wie du weißt, ist dann doch nur in weit geringerem Maße eingetroffen, als an diesem Morgen in den Fernsehstudios und auf den Sonderseiten der Weltpresse heraufbeschworen wurde. Bald schon war ich der Terminologie überdrüssig. Die Experten übertrumpften sich gegenseitig mit der Alternativlosigkeit und Unausweichlichkeit der Maßnahmen, die sie zu ergreifen vorschlugen. Die Auguren verkündeten abwechselnd den totalen Weltenbrand oder nur die große Katharsis. Die Politiker erklärten, je nach Couleur, den Kapitalismus, den Neoliberalismus, den Ordoliberalismus, die Marktwirtschaft an sich, nur den Finanzmarkt, den Sozialstaat oder wahlweise auch gleich die Demokratie als gescheitert. Schließlich blieb ich bei einem Nachrichtenkanal hängen, welcher ein, wie mir schien, in der allgemeinen Geschwätzigkeit zwingendes Format mit dem sinnigen Namen No Comment sendete. Eine Sendung, die nur aus einer einzigen, aufsichtigen Totalen bestand und das Treiben auf einer belebten Kreuzung in der Londoner City zeigte. Am linken Bildrand ragte ein grüngläsern verspiegeltes Gebäude in den Himmel, welches in einer unverständlichen, konvulsivischen Gebärde, als plage es ein architektonischer Reizhusten, in unregelmäßigen Abständen größere Gruppen junger Leute ausspie, die sich heftigen Windböen entgegenstemmend, einander beinahe niedertrampelnd, Kartons mit Bilderrahmen, Rudertrophäen und Topfpflanzen tragend, in den Regen hinausstürzten, direkt in die Arme einer aufgebrachten Menge, die mit Regenschirmen und selbstgebastelten Transparenten fuchtelnd offensichtlich diesen bedauernswerten menschlichen Auswurf für die Misere verantwortlich machte. Preysing, von der vorangegangenen Nacht ungewöhnlich erschöpft, schlief über dieser grotesken und ihn über alle Maßen befremdenden Szene noch einmal ein und war deshalb auch nicht in der Lage, über die weiteren Entwicklungen im Resort Auskunft zu geben. Man hatte sich zu einer Krisensitzung im Speisesaal zusammengefunden, wobei sich Sanford bald in einer Art natürlicher Führungsrolle wiederfand, denn es hatten ja die meisten, bevor sie die Bühne in der City betraten, an den besten Universitäten der Welt studiert. Und jetzt, da der Vorhang gefallen war, war es nur selbstverständlich, dass sie sich jener Jahre entsannen, die sie am Busen der Alma Mater verbracht hatten und nun denjenigen mit den höchsten akademischen Weihen unter ihnen zu ihrem Führer wählten. Sanford, die Gelegenheit ergreifend und den Speisesaal augenblicklich in einen Hörsaal verwandelnd, dozierte die Handlungsalternativen, welche sich im Wesentlichen auf die beiden Möglichkeiten, vor die ihn Cider gestellt hatte, beliefen, die Sanford aber weit weniger trocken und unmissverständlich an den Mann brachte. Dennoch brach ein Sturm der Entrüstung aus, und es war nur seinem eloquent formulierten Aufruf nach Ruhe und Besonnenheit zu verdanken, wiewohl nicht ausgeschlossen werden sollte, dass auch die Katerkopfschmerzen, die die meisten der Anwesenden plagten, eine Rolle gespielt haben könnten, dass der vorgeschlagene Sturm auf die Küche, um ein erstes Zeichen zu setzen, dass man sich so nicht behandeln ließe, ausblieb. Fatalerweise hatte das Unterbinden dieses gemeinschaftsstiftenden Aktionismus zur Folge, dass Sanfords Rufe nach Einigkeit und Solidarität in dieser schweren Stunde ungehört verhallten und sich die Versammlung, als die ersten Kündigungsmails auf den Telefonen eintrafen, in kleine Gruppen zersplitterte und auf ganz unterschiedliche Art und Weise mit dem Zusammenbruch ihrer Welt zurechtzukommen versuchte. Willie und Quickie, beide mit einem untrüglichen Gespür für soziale Schranken ausgestattet, hatten sofort begriffen, dass diese jetzt gefallen waren und bildeten bald eine verhängnisvolle Mésalliance. Sie waren sich einig, dass man die Sache ganz ruhig angehen sollte, was bedeutete, dass man sich am Pool niederzulassen gedachte um mit ein paar Bier und eventuell einem Sprung ins kühle Wasser die Nachwirkungen der vergangenen Nacht zu bekämpfen. Dann, ja dann, wenn man wieder einen klaren Kopf habe, könne man auch anfangen, sich Sorgen zu machen. Sanfords Mahnung, sei da, sei hinsichtlich der Benutzung des Pools ausgesprochen klar gewesen, wurde in den Wind geschlagen, und ein Trupp von 30 Mann schloss sich Quickie und Willie an. In der Tat hatte Saida zur Durchsetzung ihres Badeverbots nur wenig aufzubieten. Rashid, mit nichts als einem Kescher bewaffnet und von seiner freundlichen Hündin mit den tapsigen Welpen flankiert, hatte zwar ausdrückliche Anweisung, alle außer Preising vom Schwimmen und der Benutzung der Sonnenliegen abzuhalten, scheute aber klugerweise angesichts der anrückenden Übermacht die direkte Konfrontation und zog sich nach einem kurzen, über die Länge des in der Sonne glitzernden Schwimmbeckens geführten Wortgefecht, bei dem sich Quickie seines in Basra und Umkaser angeeigneten bellenden Arabisch bediente, in den angrenzenden Palmenhain zurück, von wo aus er die Gruppe mit einigen Würfen mit grünen Datteln bedachte, die aber alle ins Leere gingen. Saida, tatkräftig den Blick nach vorne gerichtet, hatte unterdessen damit begonnen, den wirtschaftlichen Schaden für die zweifellos nahende Durststrecke zu begrenzen und hatte zu diesem Zweck den größten Teil der Belegschaft ausbezahlt und auf unbestimmte Zeit in ihr Dorf am entlegenen Ende der Oase zurückgeschickt. Man solle sich darauf besinnen, womit man sich vor dem Eintreffen der Familie Malusch den Lebensunterhalt verdient habe, und bessere Zeiten kämen bestimmt wieder. Die dienstbaren Angestellten, die in ihren blütenweißen Pluderhosen, den ochsenblutroten Westen und mit den dünnen gelben Umschlägen in den Händen nach Hause trotteten, wurden allerdings an der Poolbar von Willie, der krakeelend nach Bier verlangte, bereits vermisst. Und als keiner auftauchte, der ihm ein solches zu verschaffen in der Lage war, zerschmetterte er mit einem Tennisschläger die Scheibe des abgeschlossenen Getränkekühlschranks und machte sich bei seinen neuen Freunden mit dem großzügigen Verteilen von Flaschen beliebt. Nahezu synchron kündigte ein polyphones Fiepen, Piepen und Brummen die nächste Kündigungswelle an. Diesmal traf es Quickie und einen Großteil der um das Becken versammelten jungen Männer und Frauen, denn es waren ihm vor allem jene gefolgt, die sich auch in der City täglich um ihn scharten. Dort allerdings als Teil des von ihm geführten Teams von Analysten und Händlern, eines Teams, welches der Bank in den letzten Jahren durch besonders wagemutiges und kaltblütiges Handeln viele 100 Millionen und jetzt, da alles am Zusammenbrechen war, vermutlich ein Vielfaches davon an Verlusten eingebracht hatte. In der Grace Church Street kroch derweil im 15. Stockwerk eine junge Frau im marineblauen Bleistiftrock, jene Praktikantin, die sich vom Nähen des Tuareg-Kostüms vergeblich eine Einladung zur Hochzeit erhofft hatte, unter den Tischen im Handelssaal herum, trennte, wie ihr aufgetragen, die Rechner vom Netz und ließ sich dabei von verwirrten Männern in teurer Freizeitkleidung mit Pappkartons unter den Armen auf den Hintern glotzen. Die Kündigungen waren die letzten Nachrichten, die es aus der Heimat in die Wüste schafften. Kurz darauf versagten die Telefone ihren Dienst, denn die Verantwortlichen der tunesischen Telefongesellschaft hatten beschlossen, dass das Roaming-Geschäft mit den englischen Telekommunikationsfirmen angesichts der neuesten Entwicklungen zu risikoreich sei. Der Zusammenbruch der Kommunikationskanäle löste in den eben arbeitslos gewordenen die unterschiedlichsten Empfindungen aus. Während es einigen die Tränen in die Augen trieb und bei anderen zu haltlosem, hysterischem Lachen oder ebenso haltlosem, unflätigem Fluchen führte, konnte man zwischen den schmalen Schulterblättern einer mageren, dunkelhaarigen ein leises Erschaudern erkennen, welches unter anderen Umständen zu beobachten man eventuell für reizvoll befunden hätte. Ein Erschaudern ausgelöst von der Vorstellung, man habe sie im Sand draußen in der Wüste bei lebendigem Leibe begraben. Quickie, der sich mittlerweile aller Kleidung bis auf eine knittrige Chino entledigt hatte und breitbeinig auf einer Sonnenliege ruhte, reagierte gelassen, schleuderte sein nutzlos gewordenes Telefon mit einer schnellen Bewegung aus dem Handgelenk in das irisierende Blau des Schwimmbeckens, wo es für das erste Blutvergießen an jenem Tag sorgte, als es nämlich nicht einfach wie ein Stein versank, sondern, in seiner flachen Bauform geschuldet, 3-4 Mal auf der Wasseroberfläche lustig aufhüpfte und schlussendlich der schwimmenden Leiterin einer privaten Kinderkrippe, die bis zu jenem Moment ein bisschen wie Romy Schneider ausgesehen hatte, die Vorderzähne ausschlug. Von diesem Kollateralschaden inspiriert, hob Quickie zu einer Rede an, und just in diesem Augenblick tauchte Preysing frisch und ausgeruht am Schwimmbecken auf. Es war, weiß Gott, eine schwer einzuordnende Szene, und in dieser Hinsicht schloss sie nahtlos an die Londoner Straßenszene an, über der ich eingenickt war und die mich in meine Träume verfolgt hatte. Allerdings brannte hier die Sonne erbarmungslos vom Himmel, und es herrschte eine kaum zu ertragende Mittagshitze. Alles war in ein quecksilbriges Licht getaucht, das die Konturen scharf hervorhob und alles Schöne, aber eben auch alles Hässliche in schonungsloser Klarheit abbildete und zu einer Art Regungslosigkeit verurteilte, die mich an die Tableau Vivant der Oberammergauer Passionsspiele erinnerte. Am Beckenrand saß, weinend, eine junge Frau, in der ich, trotz des blutbefleckten Handtuches, welches sie sich an die Lippen presste, die Frau erkannte, die mir in den Tagen zuvor wegen ihrer frappanten Ähnlichkeit mit Romy Schneider aufgefallen war. Zwei Freundinnen kümmerten sich um sie, strichen ihr über das feuchte Haar, sprachen beruhigend auf sie ein. Im Becken tauchte derweil ihr Verlobter, ein Wertpapierhändler aus dem britischen Adel, tastend nach den ausgeschlagenen Schneidezähnen. Das schüttere Haar klebte dünn an seinen Schläfen. Quickie, der von den Freundinnen mit bösen Blicken bedacht wurde, furtierte sich darum, hob dafür zu einer längeren Rede an, die in etwa darauf hinauslief, dass nun große Zeiten anbrechen würden, denn eins wisse er mit Sicherheit, die Zeichen stünden auf Krieg, das sei unausweichlich. Und wenn es soweit sei, dann müsse man sich eben wieder unter Waffen stellen, notfalls mit den Truppen Ihrer Majestät, aber lieber noch für eine private Sicherheitsfirma. Und sie sollten sich alle keine Sorgen machen, denn er kenne ja ihre Qualitäten und er sei bereit, mit ihnen in den Krieg zu ziehen, mit jedem einzelnen von ihnen. Wenn es die Umstände verlangten, dann tausche man eben den Handelssaal gegen die Gassen von Basra, die Ölfelder von Al-Gurna oder seinetwegen auch gegen die Wälder Flanderns und die Straßen Berlins. Einmal ein Team, immer ein Team. Mit diesem Schlachtruf schloss er und hob seine Bierflasche in die Höhe. Nicht wenige hoben nun ihrerseits die Flaschen und echoten seinen Ruf, aber es schien mir, als täten sie es eher belustigt. So hoffte ich zumindest. Weit weniger martialisch, aber um einiges zielstrebiger, reagierte Jenny auf die veränderten Umstände. Als sie beschloss, ihren Wertekodex, der ihr plötzlich überholt und wenig zukunftsträchtig erschien, über Bord zu werfen und durch einen neuen zu ersetzen, in dessen Zentrum die Begriffe Liebe und Familie standen. Eine Liebe, die sie einem völlig überrumpelten Sanford gestand, und eine Familie, die sie, so ihr Plan, mit ihm zu gründen vorhabe, wie sie ihm mitteilte, nachdem sie völlig erschöpft von einer ersten zügellosen geschlechtlichen Begegnung, zu der er sich nach kurzem inneren Kampf hatte hinreißen lassen, in seiner verschwitzten Armbeuge lag und mit seinem spärlichen, ergrauten Brusthaar spielte. Jenny war selbst erstaunt, wie begehrenswert ihr plötzlich dieser hagere Akademiker im Alter ihres Vaters vorkam. Hatte sie doch noch vor wenigen Stunden seine begehrlichen Blicke und seine unbeholfenen Versuche, mit ihr zu tanzen, im besten Fall amüsiert zur Kenntnis genommen. Doch wie anders erschien er nun im Lichte dieses neuen Tages, wie er mit natürlicher Autorität die Führung übernommen hatte, er, der ein Leben lang auf das richtige Pferd gesetzt hatte und sich nicht von dem sich als so vergänglich erweisenden Glanz des schnellen Geldes aus seiner beständigen Welt des Geistes hatte locken lassen. Ein Lehrstuhl an einer Universität, die seit 5 Jahrhunderten den Stürmen der Geschichte trotzte, ein abbezahltes Haus und eine Frau, die sie mit einem einzigen geschmeidigen Hüftschwung ins Abseits zu drängen in der Lage war. Jenny packte die Gelegenheit beim Schopf, bevor es eine andere tat, und Sanford bei der Hand, zog ihn hinter eine Palme, drückte ihn mit dem Rücken an den rauen Stamm, öffnete sein Hemd, gestand ihre Liebe bedingungslos, nutzte seine wachsende Verwirrung, steigerte seine Geilheit, indem sie seine Hände auf ihren festen Busen dirigierte, eine Maßnahme, die noch eher dem überholten Wertekatalog zu entstammen schien, die sie aber mit der Gewissheit, dass es die Hände ihres zukünftigen Ehemannes und Vaters ihrer Kinder seien, legitimierte und legte dergestalt den Grundstein zu ihrer neuen Zukunft, nachdem die Alte keine 2 Stunden zuvor zwischen den Mühlsteinen der Märkte zu Staub zerrieben ward. Sanford, fürs Erste recht befriedigt und dabei seine analytischen Fähigkeiten zurückzuerlangen, roch an Jennys Haar, das unaufdringlich nach einer teuren Spülung duftete, und wog Lächerlichkeit und Geschmeidigkeit gegeneinander auf. Sicher, er gab sich der Lächerlichkeit preis, darüber machte er sich keine Illusionen. In seinen Kreisen galten alternde Männer mit Freundinnen im Alter ihrer Töchter als lächerlich. Ja, er selbst war jederzeit bereit gewesen, Kollegen, die sich mit Studentinnen einließen, wiewohl er hier in die Waagschale warf, dass Jenny bei weitem nicht mehr im Alter einer Studentin war, als alte Esel und Narren zu bezeichnen. Und vermutlich hatte als besonders lächerlich zu gelten, wer sich bei der Hochzeit seines Sohnes in die Trauzeugin der Schwiegertochter verliebte. Und dass er sich verliebt hatte, davon war er bereits überzeugt. Ja, nach seinen eigenen Maßstäben hatte er als lächerlich zu gelten. Andererseits war da Jennys Geschmeidigkeit, die geschmeidige Jenny. Die Geschmeidigkeit wog schwer. Und sie wog umso schwerer, da er mit den Ereignissen in der Heimat die Verheißung eines Neuanfangs verband. Eines Neuanfangs, der ohne Männer wie ihn, die ein Leben lang auf der richtigen Seite gestanden hatten und ihre besten Jahre damit verbracht hatten, darüber nachzudenken, wie die Gesellschaft eigentlich einzurichten sei, kaum zu bewerkstelligen war. Im richtigen Licht betrachtet, stand ihm diese Geschmeidigkeit sogar zu. »For the greater good«, wie er sich sagte. Ein Gedanke, der ihm einen Augenblick lang ganz logisch erschien. Und später spielte es keine Rolle mehr, denn er hatte sich bereits für die Lächerlichkeit und die Geschmeidigkeit entschieden. Mit Grausen hatte ich mich von der Szenerie am Pool abgewandt und mich auf die Suche nach Cider gemacht, die ich in ihrem Büro hinter dem Empfang fand, und bäde ich mich erkundigte, wie es denn mit meinem Wagen aussehe, denn mittlerweile schien es mir doch am klügsten, diesen Ort bald zu verlassen. Cider, deren Souveränität zusehends maskenhafte Züge annahm, beschied mir, es sei zwar ein Wagen bestellt und ihrer letzten Information zufolge auch ein Fahrer mit einem solchen hierher unterwegs, aber sie habe offen gestanden keine Ahnung, wann dieser eintreffen werde. Die Nachrichtenlage habe sich rapide verschlechtert. Und sie habe die Befürchtung, dass auch in Tunis, ja vielleicht sogar im ganzen Land, einige Dinge in Bewegung geraten seien, deren unmittelbare Konsequenzen sie noch nicht abschätzen könne. Leider versuche sie auch ihren Vater, der immer ausgesprochen gut, sogar über die leisesten seismischen Erschütterungen im Land informiert sei, bereits seit Stunden vergeblich zu erreichen. Sie könne mir aber selbstverständlich auch einen Platz im Bus anbieten, mit dem sie sich die Engländer vom Hals zu schaffen gedenke. Allerdings laboriere ihr Busunternehmen noch immer an den Folgen des Unglücks mit den Kamelen. Sie hoffe aber, Ersatz auftreiben zu können, bevor die Engländer erfuhren, dass British Airways und auch die anderen englischen Fluggesellschaften in Tunis-Carthage wegen unbezahlter Rechnungen bereits gegroundet seien. Eine Angelegenheit, die sie mich vertraulich zu behandeln bat, da sie befürchtete, die Engländer sonst gar nicht mehr loszuwerden. An Quickie und seine Truppe am Beckenrand denkend, verstand ich ihre Sorge, fand es andererseits aber doch recht grausam, die Ahnungslosen zum Flughafen zu schaffen, in dessen heruntergekühlten Hallen sie sich unversehens als Gestrandete wiederfinden würden. Meine Konversation mit Saida wurde vom Auftauchen Rashids unterbrochen, der mit einem Transistorradio am Ohr und seiner Windhündin mit den Welpen im Schlepptau im Büro erschien und Saida darüber unterrichtete, dass seit 2 Stunden nur Musik gespielt werde. Ich hielt es nun doch für geboten, wenigstens meinen Koffer zu packen. Beim Verlassen des Empfangsgebäudes bemerkte ich die norwegische Rohstoffhändlerin mit den wohlriechenden Händen, wie sie beherzt einen Rollkoffer, indem man sie selbst problemlos hätte transportieren können, die palmenbestandene Allee entlang hinter sich herzog und unter dem gemauerten Bogen hindurch in der Wüste verschwand. Dieses Bild verblüffte mich in hohem Maße, und ihre Zielstrebigkeit ließ mich für einen Augenblick annehmen, sie habe tatsächlich beschlossen, es zu Fuß, ihren Koffer hinter sich herziehend nach Tunis zu schaffen. Neugierig geworden und in der Hoffnung, sie habe sich vielleicht eine Fahrgelegenheit organisiert, der ich mich anschließen könne, ging ich ihr auf der Auffahrt hinterher, verließ das ummauerte Resort durch das Bogentor und blickte das endlos lange, die Wüste zerteilende Asphaltband entlang. Sie war weg. Von der wabernden Luft verschluckt. Auf dem sengend heißen Teer verdampft. Ich war zu spät gekommen. Man hätte sie nie aus dem Resort hinauslassen dürfen, eine so zierliche Person und dazu noch eine Norwegerin. Andererseits, rief ich mich zur Besinnung, haben auch winzige norwegische Weizenhändlerinnen der Wüste gegenüber eine gewisse Persistenz und neigten nicht einfach dazu, sich in Luft aufzulösen. Hatte ich mich getäuscht? Eine Fata Morgana? Muss ich jetzt bereits an meinem Verstand zweifeln? Ich drehte mich um. Da saß sie, im Schatten der weißen Mauer, auf ihrem Koffer und baumelte mit den Beinen. Ich stellte mich neben sie, versuchte, wie es meine Art ist, etwas Konversation zu machen, in der Annahme, sie bedürfe ein paar aufmunternder Worte, doch sie war ganz aufgeräumt. Man habe Anweisung erhalten, bis um 15 Uhr die Zimmer zu räumen und das Gelände zu verlassen und draußen auf die Busse, die sie zum Flughafen brächten, zu warten. Dieser Aufforderung sei sie nachgekommen. Es gebe keinen Grund, sich unzivilisiert zu verhalten. Das Wichtigste sei doch jetzt, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen. Ich war kurz davor, ihr zu sagen, dass der Luftverkehr in Richtung England eingestellt sei. Aber sie hielt mich selbst davon ab, indem sie mich aufklärte, dass sie nicht mehr nach London zurückkehren werde, sondern direkt nach Oslo reise. Sie begreife die Krise als Chance zu einem Neuanfang. Seit langem träume sie davon, in Grüner Löker eine Bäckerei für Cupcakes, das ist ein kleiner amerikanischer Kuchen mit farbigem Zuckerguss, zu eröffnen. »Du siehst also«, sagte Preising, »die Leute gingen sehr unterschiedlich mit der Situation um, und ich wurde langsam neugierig, wie es meiner Freundin Pippa erging, obwohl ich mir sicher war, dass sie mit der nötigen Gelassenheit und klugen Umsicht reagierte.« Ich hatte ja zu jenem Zeitpunkt noch keine Ahnung von Sandfords schändlichem Verrat. Nein, Preising hatte tatsächlich keine Ahnung, welch fatale Bindung die Reagenzien Lächerlichkeit und Geschmeidigkeit eingegangen waren, um nun mit der Kaltblütigkeit von frisch Verliebten die strauchelnde Frau des Soziologen nach 35 Ehejahren in den Abgrund zu stoßen. Sandford war nach einer weiteren Vereinigung mit Jenny, bei der sie ihre Geschmeidigkeit und deren Vorzüge einmal mehr unter Beweis gestellt hatte, innerlich zumindest wieder so weit hergestellt, dass er sie davon überzeugen konnte, dass es keine gute Idee sei, seine Frau gemeinsam aufzusuchen, um sie über die neue Sachlage zu unterrichten. Diesen schweren Gang habe er ganz alleine zu gehen. Jenny betonte mehrfach, wie peinvoll die Gewissensqualen seien, denen sie sich angesichts der Trümmer dieser Ehe ausgesetzt sehe. Unter keinen Umständen wolle sie als Spaltpilz gelten. Sie verwendete den aus dem Griechischen stammenden Ausdruck Schizomycet, denn sie hatte einmal ein paar Semester Biologie studiert und legte seit einer Dreiviertelstunde Wert auf eine akademische Ausdrucksweise, auch wenn sie damit, wie in diesem Fall, metaphorischen Schiffbruch erlitt. Sanford war mühelos in der Lage, sie zu beruhigen. Seine Ehe stehe seit dem Tod ihrer Tochter vor 3 Jahren auf Messerschneide. Und Jennys Auftauchen sei sozusagen nur das Fallbeil, welches den letzten Hautlappen durchtrenne, der den Kopf noch mit dem Rumpf verbunden habe, metaphorisch gesprochen, wie er anfügte. Eine Trennung sei in ihrem Fall nur die Erfüllung der statistischen Prophezeiung, 9 von 10 Paaren würden sich nach dem Verlust eines Kindes im Verlauf der ersten 48 Monate trennen. Woran zu sehen sei, entgegnete die nackte Jenny, dass selbst die Liebe der Macht der Zahlen unterworfen sei, so wie das Schaf dem Schäferhund und jener wiederum dem Schäfer. Ob er verstehe, was sie meine? Sicher, behauptete Sanford, causal chains, und küsste sie auf den Scheitel. Ja, sagte Jenny zufrieden, Kausalketten, stark wie jene zwischen uns. Ihm schwirrte der Kopf. Und froh, diesem semantischen Schützengraben zu entkommen, streifte er sich seine sandfarbenen Shorts über den bloßen Hintern, schlüpfte in seine Sandalen und machte sich auf, seine Ehe zu beenden. Breitbeinig, das Schlenkern seines erschöpften Gliedes genießend, erklomm er die Stufen zur Terrasse des Baies, wo er seine Frau genau so vorfand, wie er sie Stunden zuvor verlassen hatte. Die Augen geschlossen, das Gesicht der Sonne Afrikas zugewandt. Pippa allerdings machte nur für einen unaufmerksamen Beobachter, wie es Sanford in jenem Moment war, einen unveränderten Eindruck. Tatsächlich hatte sie bereits ein bedenkliches Stück des Weges zu einem veritablen Sonnenstich zurückgelegt. Einen Weg, den sie Schritt für Schritt auskostete. So gut schienen die damit verbundenen Empfindungen, das Schrumpfen ihrer Hirnrinde, die fortschreitende Dehydration, die tanzenden Flecken vor ihren geschlossenen Lidern, der leichte Schwindel, mit ihrer psychischen Verfassung, mit ihrem Taumeln und Straucheln zu korrespondieren. Es wurde ein recht kurzes Gespräch. Sanford nahm ihr helles Lachen übel. »Ich fand Pippa«, so berichtete Preising, »sehr aufrecht, auf der äußersten Kante der orientalischen Liege sitzend, vor. Ihr Blick ruhte in der Ferne. Sie bat mich, neben ihr Platz zu nehmen. Ich erkundigte mich, ohne Kenntnis dessen, was gerade vorgefallen war, nach ihrem Befinden.« Sie versuchte sich an einem Lächeln, dann brachen sich, ganz unvermittelt, helle Tränen ihre Bahn. In nichts als den besten Absichten ergriff ich ihre Hand, immer noch im Glauben, ihre Tränen gelten der Wirtschaftslage Britanniens. Mit einer raschen Bewegung schüttelte sie meine Hand ab und stand auf, strauchelte, tat einen unsicheren Schritt in Richtung Abgrund, und hätte da nicht jenes gedrechselte und geschnitzte Tischchen gestanden, auf dem sie halb sitzend, halb liegend zu ruhen kam, hätte nur noch mein beherztes Eingreifen sie vor dem Sturz in die Palmwipfel bewahren können. Auf mein Insistieren hin gestand sie, dass sie bereits seit den frühen Morgenstunden hier gesessen habe, von Schlaflosigkeit getrieben, ohne auch nur einen Schluck zu trinken, ohne einen Bissen zu essen. Ich tat meine Absicht kund, sie unverzüglich in ihr Zelt zu begleiten, doch dies schien ein Ort, den sie keinesfalls mehr zu betreten wünschte. Stattdessen äußerte sie die Bitte, sich in meinem Zelt ausruhen zu dürfen. Eine Bitte, der ich natürlich unverzüglich nachkam. Und sie also stützend in meine luxuriöse Behausung brachte, wo sie mir nach einigen Schlucken Wasser von Sanfords schändlichem und, wie wir uns beide einig waren, äußerst lächerlichem, aber für Pippa dennoch ungemein schmerzhaften Tun berichtete. Ich legte ihr auf ihren Wunsch hin einen kühlenden, feuchten Lappen auf die erhitzte Stirn, und als ich mich leise aus dem Zelt schlich, war sie bereits eingeschlafen. Preising, den Pool, von dem aufrührerischer Lärm herüberwehte, weiträumig umgehend, suchte Saida in ihrem Büro auf, um sich von ihr eine Mahlzeit zu erbitten, die er mit Pippa zu teilen gedachte. Statt Zaida traf er nur den Bademeister an, der gebannt vor einem Fernseher saß und einem Mann beim Verlesen einer Proklamation zusah. Geduldig wartete Preysing, bis der Mann geendet hatte, um sich dann von Raschid erklären zu lassen, dass eine ungewöhnliche Allianz aus abtrünnigen Muslimbrüdern und marxistisch-leninistischer Front des 14. Januar die Gunst der Stunde, also die Krise des Kapitals, genutzt hatte, um dem arabischen Frühling zu einer zweiten Blüte zu verhelfen. Doch diesmal sei man entschlossen, die Sache zu Ende zu führen, mit eisernem Besen zu kehren und die ganzen Geldsäcke, die Günstlinge und Nutznießer des alten Regimes, die den Umsturz unbeschadet überstanden hatten, ja, die im demokratischen Tunesien sogar noch besser dastünden, weil sie die Pfründe des Gestürzten unter sich aufgeteilt hatten, endgültig zu beseitigen und ihr Vermögen wieder dem rechtmäßigen Besitzer, dem tunesischen Volk nämlich, zuzuführen. Die Tage der mächtigen und reichen Familienclans seien gezählt. Preysing, der sehr richtig annahm, dass die Malouches zu jenen zu zählen seien, erschrak und machte sich sowohl um Zaida wie auch um sich selbst, schließlich war er Gast der Familie Malouche, Sorgen, die auch der Bademeister nicht zu entkräften in der Lage war, wiewohl er versicherte, man spreche nur von Enteignung und nicht von Enthauptung, man lebe ja nicht mehr im Tunesien Ben Alis. Preysing fand Zaida rauchend, gestikulierend, telefonierend im sandigen Hof hinter den Wirtschaftsgebäuden, in dem, im Schatten einer Palme, stoisch, das Kamel vom Vorabend ruhte. Sie machte keinen Hehl aus ihrer Besorgnis, aber schwieg sich über den vollen Ernst der Lage aus. Dass Slim Malouche nicht, wie sie vermutet hatte, bei seiner Mätresse lag, sondern bereits verhaftet war und dass man in Frankreich mit einem Interpol-Haftbefehl nach ihrem Bruder suchte, der glücklicherweise ein Praktikum bei einem Bergbauern in den Vogesen machte, von dem noch nicht einmal ihr Vater wusste, und dass mit Sicherheit bereits die Häscher ins Thousand and One Night Resort unterwegs waren, verschwieg sie ihm. Ihr Wagen mitsamt Fahrer allerdings werde jeden Augenblick eintreffen, versicherte sie. Preysing wollte wissen, ob es denn nicht klüger wäre, sich in irgendeinen Wagen zu setzen und möglichst schnell nach Tunis zu fahren. Leider hatte der kochende Kärntner schon mit dem letzten Fahrzeug das Weite gesucht, dabei vergessen, die Schlüssel zu Speise- und Kühlkammern dazulassen, und deswegen schickte ihn Zaida mit nichts als einem Arm voller winziger Tüten mit Honignüssen und Kartoffelchips zu Pippa zurück. Diese Diät aus Fettsäuren, Kohlenhydraten und Elektrolyten erwies sich allerdings als genau die richtige, um die Englischlehrerin wieder zu Kräften zu bringen. Während Preysing sorgfältig seinen Koffer packte, riss sie Packung um Packung auf und spülte deren Inhalt mit großen Schlucken Zitronenwasser aus einem Krug, der auf seinem Nachtmöbel stand, hinunter, wurde dabei zusehends munterer und geriet in einen erregten Zustand, der zwar weit gesünder war als jener am Rande der Dehydration und Überhitzung, der es dafür aber an Würde fehlen ließ, die schweigend in die Sonne starrende Pippa zweifellos noch ausgestrahlt hatte. Sie begann sich nun, in einem Ton, den Preysing zwar schockierend, aber angesichts der Umstände auch irgendwie verständlich fand, über das lächerliche Tun ihres Mannes lustig zu machen. Eine Übung, die zu einfach war, fand er, als dass sie einer klugen Frau wie Pippa zur Ehre gereicht hätte. Erst recht, als sie ihre scharfzüngigen Herabwürdigungen auch noch auf die ehemalige Wertpapierhändlerin und deren deutschen Sportwagen ausdehnte. Er hätte in jenem Moment seine Pippa lieber schweigend gehabt. Schweigend, erhaben, über den Dingen stehend, so dachte er, während er mit leiser Wehmut die leckere Rosenwasserflasche im Papierkorb versenkte. So war er, dieser Preysing. Sie aber, von den widersprüchlichsten Empfindungen gepeinigt, gedemütigt, gekränkt, voll heißer Eifersucht und kaltem Hass, kaprizierte sich nun auf die Jugend ihrer Kontrahentin, wohlwissend, dass auf diesem Feld ein faires Kräftemessen aus Gründen der Biologie von vornherein ausgeschlossen war, und peinigte Preysing mit der Frage, ob er denn gesehen habe, wie geschmeidig sie sei. Er hatte, bestätigte er mit einem stummen Nicken, wiewohl ihre Frage eher rhetorischer Natur war und sie auf seine Bestätigung gerade keinen Wert legte. Und eigentlich sei sie gar nicht auf Jenny eifersüchtig, fuhr sie fort, denn diese könne sich ja jetzt mit dem alten besserwisserischen Schwachkopf auseinandersetzen. Nein, eigentlich sei sie auf Sanford eifersüchtig. Sie neide ihm Jennys Geschmeidigkeit. »Ich will«, so sagte sie, mit den Fäusten auf Preysings weiche Daunenkissen einschlagend, »einen Schwanz haben. Ich will sie vögeln können, die geschmeidige Jenny.« Bei diesen Worten kämpfte Preysing, die Kraft der Imagination verfluchend, gegen das Aufsteigen einer wahren Bilderflut hinter seiner schweißnassen Stirn, so dass ihm keine Kraft mehr blieb, sich der Engländerin zu erwehren, die ihn plötzlich mit den Beinen umschlungen hielt und ihn mit starker Hand im Nacken gepackt hatte. Es wäre zweifellos zum Äußersten gekommen, und das hätte vermutlich beiden in ihrer Verwirrung nicht gut getan, wären sie nicht aufgeschreckt vom markerschütternden Todesschrei eines verendenden Kamels. An dieser Stelle unterbrach Preysing abermals unseren Gang. Ich ging einige Schritte weiter in der Hoffnung, ihn damit zum Weitergehen bewegen zu können, aber er blieb unbeirrt stehen, die Hände in die Hüfte gestemmt. »Es wäre nicht richtig gewesen«, sinnierte er. »Ich war es nicht, den Pippa meinte. Sie träumte davon, einen Phallus zu haben und die geschmeidige Jenny zu penetrieren.« Und als hätte er damit irgendetwas klargestellt, nahm er seinen Gang der gelben Mauer entlang wieder auf, und ich folgte ihm. Der Lärm, dem Preysing ausgewichen war, als er sich auf die Suche nach einer Mahlzeit gemacht hatte, wurde von jener Gruppe, die sich um Quickie und Willy geschart hatte, verursacht und war vor allem darauf zurückzuführen, dass die Biervorräte langsam zur Neige gingen und die unbefriedigende Ernährungslage – man hatte seit dem bisschen Fladenbrot zum Frühstück nichts mehr zu essen bekommen – langsam auf die Stimmung schlug, so dass die existenzielle Sorge, die sich jeder Einzelne machte, die sich aber – um Quickie nicht zu enttäuschen, keiner zu äußern traute, in einer kollektiven Aufwallung der Unzufriedenheit zum Ausdruck kam. Quickie als erfahrener Anführer begriff schnell, dass er nun Maßnahmen zu ergreifen hatte, und unter seiner Führung begab man sich zum Küchentrakt, wobei man auf dem Weg dahin keinem einzigen der dienstbaren Geister begegnete, die noch am Vortag das Gelände in höchst diskreter Weise bevölkert hatten. Dafür traf man auf eine Gruppe trauriger Gestalten, unter ihnen das Brautpaar, die, ihre Koffer hinter sich herziehend, Siders Räumungsbefehl Folge leisteten und nun auf dem Weg waren, der kleinen Norwegerin Gesellschaft zu leisten, die an der Außenmauer des Resorts versonnen in die endlose Wüste blickte und von einer Vitrine voller bunter Kuchen träumte. Es kam zu einem kurzen Wortwechsel, der aber leidenschaftslos blieb, denn man hatte sich bereits zu weit voneinander entfernt, als dass man sich noch viel zu sagen gehabt hätte. Wie zwei fremde Völker, ein jedes mit seinem Ritus beschäftigt, zog man aneinander vorbei. Quickies Saubannerzug verschaffte sich ungehindert Zugang zur Küche, scheiterte aber, trotz der Zuhilfenahme eines schweren Fleischklopfers, an den massiven Stahltüren der Kühlkammern. Dann, so beschied Quickie, werde man eben auf die Jagd gehen müssen und begann, seine Truppe mit den scharfen Klingen aus einem großen Messerblock zu bewaffnen. Das war der Moment, in dem sich Willy seiner Kinder und seiner Frau entsann und sich unauffällig absentierte. Im Folgenden führten zwei ebenso zufällige wie läppische Ereignisse zu einer Gemengelage, die in einer Katastrophe aus Feuer und Blut kulminierte. Zum einen war da der Kamelbesitzer, der falsche Tuareg und Rooney-Verehrer. Eigentlich war vorgesehen, dass er nach absolvierter Vorstellung sein Kamel im Hof hinter dem Wirtschaftsgebäuden an den Stamm einer Palme binden und sich daselbst neben dem Tier auf einer mitgebrachten Bastmatte zur Ruhe legen sollte, um sich im Morgengrauen mit dem kümmerlichen Lohn für seine Darbietung und Bereitstellung des Kamels in der Tasche auf den Nachhauseweg zu machen. Dann aber ergriff er, als sich die Gesellschaft beim Bankett befand, die Gelegenheit, sich einer ganzen Platte Garnelentempura samt Harissa-Mayonnaise zu bemächtigen, die an der Poolbar stehen geblieben war. Eigentlich hatte er gehofft, damit Rashid beglücken zu können, damit sich dieser im Gegenzug mit einigen Zügen aus seiner Haschischpfeife bedanke. Er wusste nicht, dass Rashid mit seinem Umzug in die Wüste nicht nur dem Schwimmen, sondern dem Meer überhaupt und auch dessen Früchten abgeschworen hatte. Also blieb ihm nichts anderes übrig, als die unbekannte Speise, die in ihm anfänglich die schönsten Ahnungen der weiten Welt hervorgerufen hatte, ganz alleine zu verzehren. Der arme Mann, die eiweißreiche Kost nicht gewohnt, glaubte in der Nacht sterben zu müssen und übergab sich zusammengekrümmt auf seiner Bastmatte ein ums andere Mal vor seinem Kamel, welches die dargebotene Gabe dankbar annahm und mit geschickter Zunge aus dem Sand leckte. Im Morgengrauen erbarmte sich Rashid seiner und packte den völlig entkräfteten Mann in sein eigenes Bett, wo dieser fiebernd den ganzen nächsten Tag samt dem Untergang Englands verschlief, während sein Kamel im Hof stoisch auf ihn wartete. Zum anderen waren da ein eitler Soziologe, der es nicht mochte, wenn man seinen Ausführungen nicht folgte, und ein Schweizer Geschäftsmann, beide zusammen an einem Blechtischchen auf einem tunesischen Dorfplatz süßen Tee trinkend, der Geschäftsmann mit der fleckigen Hose von einem dicken Polizisten, der am Fenster der Gendarmerie eine Bussetta rauchte, abgelenkt, weswegen der Engländer größeres Geschütz auffuhr und ihm die Geschichte vom gefüllten Kamel auftischte, in welcher Preising ganz richtig eine Schnurre erkannte und sie nicht für bare Münze nahm, was ihm aber ganz egal war, als er sie abends, weil er sich in der Gegenwart einiger junger, betrunkener Menschen interessant machen wollte, als solche verkaufte. Es dauerte nicht lange, bis Quickies messerbewehrte Truppe auf der Suche nach Essen auf das Kamel im Hof stieß. Und Quickie, der mit einer erstaunlichen Auffassungsgabe, aber schlechten Literaturkenntnissen gesegnet war und am Vorabend Preisings Geschichte nur mit einem Ohr gelauscht hatte, war beim Anblick des Kamels auf einen Schlag in der Lage, das gesamte Rezept präzise wiederzugeben und begeisterte seine Anhänger mit der Aussicht auf ein authentisches tunesisches Festmahl. Das leise klagende Tier wurde losgebunden und an einem Strick zum Schwimmbecken geführt. Einwände aus der Truppe, es seien weder Hammel noch Ziege und auch keine Wachteln aufzutreiben, begegnete Quickie mit dem Hinweis, außergewöhnliche Zeiten verlangten nach einem Höchstmaß an Improvisationsvermögen und es werde sich schon etwas finden, womit sich das Kamel füllen ließe. Rashid, vom Blöken des Kamels herbeigelockt, tauchte also in Begleitung seiner Hündin und der vier wohlgelaunten Welpen zum ganz falschen Zeitpunkt am Schwimmbecken auf. Und es war auch keine gute Idee, sich der betrunkenen Meute, die sich gestrandet in einem fremden Land vor den Trümmern ihrer Existenz sah, entgegenzustellen, um das Leben seiner Tiere zu schützen. Eigentlich wollte Quickie nur ein Scherzchen machen, er aß doch keine Hunde, als er sich, nackt bis auf eine hochgekrempelte Hose, das Messer theatralisch zwischen der linken und der rechten hin und her werfend, drohend dem Bademeister näherte, der sich mit breiter Brust und erhobenen Fäusten vor seinen Tieren aufgebaut hatte. Es war der blonde Jüngling, der in der Nacht zuvor Quickie mit der Ergebenheit eines jungen Verbindungsbruders als Stütze gedient hatte, der sich Rashid von hinten näherte und ihm denselben Tennisschläger, den Willy benutzt hatte, um ans Bier zu gelangen, über den Schädel zog. Der kräftig durchgezogene Schlag fällte den ehemaligen Schwimmmeister wie einen jungen Palmtrieb und ließ ihn mit dem Gesicht voran ins Becken fallen. Als sich seine mächtigen Lungen mit Wasser füllten, war ihm, als höre er die Glocke der gelben Boje schlagen. Nun, da Blut geflossen und auf das Ertrinken des Bademeisters Siegesgeheul erklungen war, begriff Quickie, dass die Sache aus dem Ruder gelaufen war. Aber er verstand auch, dass es aus diesem Wahn kein Zurück mehr gab, griff das Kamel kurz beim Strick, riss es mit Gewalt und Tritten gegen das Knie zu Boden, kniete sich unter dem Geheul seiner ehemaligen Mitarbeiter auf den Hals des klagenden Tieres, das ihn aus großen, verständnislosen Augen anglotzte, und rammte ihm mit aller Kraft die lange Klinge treffsicher ins Herz. Es war ein langgezogener, heiser klagender Schrei, den das sterbende Tier ausstieß und der vom Wind durch den Palmenhain getragen wurde, die Zeltbahn durchdrang und die beiden Ringenden aus ihrem aufgeheizten Kampf aufschrecken ließ. Mit stockendem Herzen standen wir uns in meinem Zelt gegenüber, den umgestoßenen Wasserkrug zwischen uns. Instinktiv wussten wir beide, dass wir ein Wesen hatten sterben hören. Ich plädierte fürs Dableiben. Pieper wollte Gewissheit. Widerstrebend ließ ich mich von ihr hinterherziehen, hin zum Pool, vor dem wüstes Geschrei und aufgeregtes Bellen zu uns drangen. Hinter einer niedrigen Mauer versteckt wurden wir Zeugen einer Szenerie, wie sie sich wohl seit dem Rasen der Backchen am Kitairon schrecklicher nicht ereignet hatte. Man hatte das tote Kamel an den Hinterbeinen, mit vereinten Kräften an einem Strick ziehend, an den galgenförmigen Ständer eines großen Sonnenschirms gehängt und mit scharfem Hieb den Leib aufgeschnitten, so dass die Gedärme auf die glasierten Fliesen quollen. Eine magere Brünette in knappen Shorts und Bikini wühlte bis zu den Ellenbogen versunken in dem Tier, während andere sich bemühten, dem Kadaver das filzige Fell vom Leib zu ziehen. Quickie brachte mit einem gezielten Hieb die Hündin zum Schweigen, die panisch am Beckenrand stehend ihr leblos treibendes Herrchen angekläfft hatte. Dann nahm er sich die winselnden Welpen vor und schnitt einen nach dem anderen die Kehle durch. Wie gelähmt vor diesem grausigen Schauspiel, unfähig, uns zu rühren, unfähig einzuschreiten oder, was sinnvoller gewesen wäre, zu fliehen, blieben wir hinter unserer Mauer sitzen, während einige der Losgelassenen mit den hölzernen Sonnenliegen im Sand unter den Palmen ein großes Feuer entfachten und andere die Hunde ausweideten, um schließlich in einer grotesken, an Wahnsinn nicht zu überbietenden Umkehrbewegung die Welpen in den mageren Mutterleib zurückzustopfen und die tote Hündin mit ihrem von ihrer gemeuchelten Brut geschwollenen Leib in die blutrote, klaffende Höhlung des Kamels zu verfrachten. Die Sonnenliegen loderten lichterloh, als man sich daran machte, das gefüllte Kamel zum Feuer zu schaffen. Doch so weit kam es nicht, denn das Feuer setzte den trockenen Bast am Stamm einer Palme in Brand und fraß sich in Sekundenschnelle den langen, schlanken Stamm hoch, wo die Palmwedel mühelos in Brand gerieten, so dass die ganze Palme knisternd und knackend wie eine Fackel gegen die einbrechende Dämmerung ragte. Als das Feuer vom warmen Wüstenwind genährt auf die umliegenden Palmen übergriff und die Meute unter dem Regen der glühenden Palmwedelgerippe auseinanderstob, ergriffen auch Pippa und Preising die Flucht. Doch der tobende Brand versperrte ihnen den Weg zum Ausgang, und durch Rauch und Flammen hindurch suchten sie nach einem Fluchtweg, sich bald im dichten Qualm aus den Augen verlierend. Panisch rufende Engländer rannten um die brennenden Stämme. Über ihren Köpfen zerbarsten in der Hitze des Feuers, knallend wie Pistolenschüsse, die Dattelkerne. Die Zelte loderten kurz auf und fielen wie abgeschossene Vögel auf das kostbare Mobiliar. Preising rannte, einen großen Bogen schlagend, in Richtung Hauptgebäude, den Namen seiner Gefährtin rufend. Hinter ihm stand bereits die halbe Oase in Flammen. Erlösend drang der helle Strahl kräftiger Autoscheinwerfer durch den Rauch. Er hörte seinen Namen rufen, ließ sich von Saida auf die lederne Rückbank eines Geländewagens buxieren, den ihr Fahrer offenbar gerade rechtzeitig durch den Hintereingang gebracht hatte. Hustend, halb erstickt, blind vom beißenden Qualm, mit angesenktem Haar und glühenden Palmwedelfragmenten im Kragen, spürte er, wie der kräftige Geländewagen losbrauste. Vor ihnen versperrten brennende Stämme den Weg. Der Fahrer setzte zurück, umkurvte die Gebäude, preschte über die Blumenrabatten auf das Halbrund der Auffahrt, umrundete mit qualmenden Reifen den Springbrunnen, rücksichtslos die nach dem Wagen greifenden Gäste missachtend, bog in die in Flammen stehende Allee ein, überholte zahlreiche panisch Fliehende, die sich mit Sprüngen in Sicherheit bringen mussten, überfuhr krachend liegengelassene Schalenkoffer und entkam durch den gemauerten Bogen dem brennenden Resort. In einer langen Karawane, ihre Koffer hinter sich herziehend, zogen die Engländer wie einst die Israeliten auf der schnurgeraden Straße in die Wüste, eine Kette flackernder Schatten in den rotglühenden Sand werfend. Preysing preschte im sicheren Geländewagen an ihnen vorbei, das rußverschmierte Gesicht an die Scheibe gepresst, versuchte er im Schein des lodernden Feuers vergeblich, seine Gefährtin unter den Fliehenden auszumachen. Noch lange blickte er durch die Heckscheibe auf das Inferno, welches seinen flackernden Schein auf die Wüste warf und den Himmel glutrot färbte. Saidas Fahrer steuerte den schwarzen Geländewagen ohne Licht durch die mondhelle Nacht. Das schwarze Asphaltband zeichnete sich deutlich vom hellen Sand ab. Irgendwann lenkte er den Wagen von der Straße. Auf einer schmalen Schotterpiste fuhren sie mit eingeschaltetem Licht weiter. Im Kegel der Scheinwerfer stand gelegentlich mit leuchtenden Augen ein verschrecktes Tier, und Preysing war, als starrten sie direkt durch ihn hindurch in sein Innerstes, indem er für immer die blutigen Bilder bewahren würde. Dann warfen sie ihre Hinterläufe in die Luft, verschwanden in der dunklen Wüste und ließen ihn allein mit seinen zwei schweigenden Gefährten. Beinahe unmerklich veränderte sich die Landschaft. Sand und Schotter wichen einer archaischen Felslandschaft. Die Straße stieg steil und kurvenreich an. Wie in einem Uterus aus Sicherheitsglas, cremefarbenem Alcantara und glänzendem Wurzelholz geborgen, durchfuhren sie unter einem makellosen Sternenhimmel eine karge Hochebene. Er hatte jegliches Zeitgefühl verloren. Dichte Vegetation verdrängte die Wüste. Ich erinnere mich an einen Halt an einem einsamen Gehöft, an einen Olivenbauern, der noch schlaftrunken neben dem riesenhaften Geländewagen stand und ungläubig den Schlüssel umklammert hielt, den ihm Saidas Fahrer in die Hand gedrückt hatte. Wir setzten die Reise in einem alten Peugeot fort. Die kühle Nachtluft zog durch die schlecht schließenden Fenster und verdrängte den säuerlichen Geruch nach verschütteter Ziegenmilch. Im Morgengrauen zeichneten sich die ersten Vororte von Tunis ab. Saida verbarg ihr Gesicht unter einem schmucklosen Kopftuch. In einem Gewerbegebiet hielt der Wagen vor einem Drahtzaun. Ein junger Mann tauchte auf, als habe er uns erwartet, und öffnete das verschlossene Tor. Im ersten Licht des jungen Tages stieg ich vor einem niedrigen Wellblechbau aus dem Peugeot, meine steifen Glieder lockernd, aber man schob mich ungeduldig ins Innere dieses fensterlosen Baus. Schwer zu sagen, was Preysing empfand, als man ihn in die neonhelle Halle buxierte. Schwer zu sagen, wie viel er überhaupt begriff und begreifen wollte von dem, was er da zu sehen bekam. Die schmalen, runden Kinderrücken, die sich über die langen Tische beugten, die konzentrierte Stille, das Fehlen der Kinderstimmen, das ihn einen Augenblick annehmen ließ, er befinde sich in einer Bildungseinrichtung. Die dunklen kleinen Hände mit den rosa Handflächen, die routiniert elektronische Platinen, Stecker und Schalter in kleine Kunststoffgehäuse einbauten. Der hagere, hochaufgeschossene Junge mit den dunklen Zügen der südsudanesischen Dinkas, der mit blutverkrusteten Fingernägeln kleine, harte Aufkleber von einer Folie zog und präzise in die Ecken kleiner Plastikkästchen klebte. Den roten Prixing-Schriftzug, den Preising zu erkennen glaubte, und darunter der Slogan »Genius of Swiss Engineering«, auf den Prodanovich so stolz war und für den Preising viel Geld an eine Zürcher Werbefirma bezahlt hatte. Die Stimme Monsef Dafus in seinem Kopf: »Geschickte kleine Kerle, geschickte kleine Kerle!« Das vollgequalmte Büro mit dem kleinen Mann im Gartenstuhl, der nicht einmal mehr die Füße in den ausgetretenen Slippers vom Tisch nahm, als Saida eintrat. Der Fernseher in der Ecke, auf dem zu sehen war, wie das tunesische Volk durch eine üppig dekorierte Villa flanierte. Eine Villa wie jene, in der sich Preising noch keine 4 Tage zuvor, konnte das sein? Es kam ihm viel länger vor, hatte bewirten lassen. Das schmutzige Glas mit dem starken Tee, das er dankbar annahm. Saida, die sich ihres Kopftuches entledigt hatte und auf einem kunstledernen Sofa zwischen alten Zeitschriften und fettigem Einwickelpapier in einen tiefen Schlaf fiel. »Sind Sie wütend?«, fragte mich der kleine Mann, sagte Preising. »War ich wütend? Nein, das traf es nicht. Ich war empört und dachte an jenen Jungunternehmer, dem er einstmals bei Zürcher Geschnetzeltem und Rösti wortreich erklärt hatte, dass, mit etwas gesundem Abstand betrachtet, die Sache mit der Kinderarbeit nicht so einfach sei. Aus der Nähe schien mir die Sache jedenfalls ganz einfach. Einfach und empörend. Aber das war es nicht, auf was der Fragende hinaus wollte, wie ich verstand, als er mir freimütig erklärte, er an meiner Stelle wäre ganz schön wütend. Schließlich bezahle ich an Malusch den vollen Preis für kompetente, volljährige Arbeiter. Während, wie ich hier mit eigenen Augen sehen könne, kleine Schwarzafrikaner meine wertvollen Produkte assemblierten. »Monsieur Malusch macht dabei einen ganz guten Schnitt«, sagte er. »Seit über einem Jahr würde ich dergestalt über den Tisch gezogen, als nämlich Slim Malusch diesen äußerst gut geführten«, dabei deutete er mit seinem gelb verfärbten Daumen auf seinen spitzen Bauch, »und zu unschlagbar niedrigen Preisen produzierenden Assemblierungsbetrieb zu unverschämt günstigen Konditionen von den Hinterbliebenen eines Konkurrenten erworben hatte«, eines überaus mutigen Mannes, der sich mit nichts als einer Schaufel und einem Eimer Sand einem brennenden Phosphatwerk entgegengestellt und über diesem Ereignis den Kopf verloren habe. Jedenfalls habe er einen interessanten Vorschlag zu machen. Da es mit den Geschäften der Familie Malusch sowieso vorbei sei, dieser Betrieb hier aber in den Büchern vermutlich nirgends auftauche und deswegen der skandalösen Verstaatlichung entgehen werde, würde er sich bereit erklären, den Betrieb auf eigenes Risiko weiterzuführen. Und in dieser neuen Funktion als Patron sei er natürlich in der Lage, mir mit dem Preis zukünftig etwas entgegenzukommen. Ich hielt es in meiner Situation für das Klügste, auf diesen in jeder Hinsicht infamen und kriminellen Vorschlag nicht weiter einzugehen, und bestrafte ihn mit einem verächtlichen Schweigen. Ein Schweigen, das eigentlich als hilflose Sprachlosigkeit bezeichnet werden sollte. Eines, das Slim Malushs abtrünniger Angestellter ganz falsch interpretierte, denn dieser hielt nun Preising, trotz seines jämmerlichen Aussehens oder vielleicht gerade deswegen, Preising hatte sich seit 24 Stunden nicht mehr rasiert, was ihm in Kombination mit den angesenkten Kleidern und den zu Berge stehenden Haaren etwas Verwegenes gab, für einen ganz harten Hund, und um ihm zu beweisen, dass er ein ebensolcher war, nestelte er aus seinem grauen Gabardinjackett ein Telefon und verständigte die Sicherheitsbehörden, er habe Malushs Tochter festgesetzt. 4 Uniformierte holten Saida ab. An den Haaren schleiften sie sie an den langen Tischen vorbei, an denen die Kinder die Köpfe gesenkt hielten und nicht von ihrer Arbeit abließen. Der kleine Mann streckte sich, um Preising seinen Arm um die Schultern legen zu können, führte ihn nach draußen, wies noch auf die allgemeine Sauberkeit im Betrieb hin. Ein junger Polizist öffnete den Schlag eines Streifenwagens. Preysing spürte die Hand seines Begleiters auf seinem Haar, die ihn fürsorglich davor bewahrte, sich am Türholm den Kopf zu stoßen. »Sie melden sich«, sagte er noch, »damit wir über den neuen Preis sprechen können.« Dann schloss er hinter ihm die Wagentür und winkte dem davonschießenden Wagen hinterher. Preysing blickte über die Schulter zurück, sah, wie Saida stolperte, wie sie sie mit Stiefeln traten und am Kragen ihres René-Lezard-Anzuges über den heißen Asphalt schleiften, die Bluse aufgerissen, den blassen Bauch, den blauen Büstenhalter freilegend. Es war ihm, als habe er dieses Bild schon einmal gesehen, in einem anderen Zusammenhang, unter anderen Vorzeichen, aber er konnte sich nicht erinnern. Und diese unerklärliche Überlagerung machte es möglich, dass Preysing schon eine Viertelstunde später, als man ihn vor der Schweizer Botschaft aus dem Wagen ließ, sich nicht mehr sicher sein konnte, ob er tatsächlich all dies erlebt hatte. Preysing beendete seine Geschichte mit der Schilderung seines Rückfluges in einem überfüllten Touristenflieger und mit dem Anblick seiner Haushälterin, die am Flughafen auf ihn gewartet hatte. Ein letztes Mal musste er auf dem Kiesweg stehen bleiben. »Ihr Gesicht«, so sagte er und hob dabei die Hände, als ob er es zärtlich umfasste. »Ihr Gesicht schien mir in jedem Augenblick als das denkbar Schönste. Du kennst ja meine Haushälterin.« Was ich tatsächlich tat, denn sie besuchte Preysing regelmäßig. Dann wandte er sich auf den Weg zum Hauptgebäude. »Komm«, sagte er. »Café complet.« Und was hatte er damit bewiesen? Mit dieser traurigen Geschichte voller tragischer Zufälle? Einer Geschichte, aus der sich nichts lernen ließ. Preysing war ob seiner eigenen Erzählung ganz betrübt. Alles hing ihm aus dem Gesicht. Die traurige Nase, die trockenen Lippen, die wässrigen Augen. Darauf konnte ich jetzt keine Rücksicht nehmen. »Was hast du damit bewiesen?«, fragte ich ihn unerbittlich. Ein verborgenes Wissen und Kümmernis über eben dieses schien in seiner Antwort zu liegen. »Du stellst schon wieder die falsche Frage«, sagte Preysing.